Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da, direkt aus Frankfurt. Ja, Nee. hallo. Also ich bin der Chris, Hallo. soll ich sagen, und ich bin da nicht mit Hallo. einverstanden. Ja, hallo, ich bin der OPEX-Hop, ja, der OPEX, der Dennis. Ja, ich bin Langzeitstudent und Computerlinguistiker, ja. Ja, ich bin der Mama, das muss reichen. Hallo, ich bin der Abel. Ich bin kein Mensch, sondern eine Naturgewalt, die den Kulturmarxismus zerschmettern wird. Und ich bin der Mars. Guten Abend. Und ich bin Ja, der und ich bin Dennis. der. Hallo. Schon Ja, ich wieder. bin der Price und ich bin kein Bot. Das will ich bitte festgehalten haben. Ich bin kein Bot. Das ist Abgesehen davon, dass sachlich alles falsch ist, bist du kein Bot. Ja, da habe ich dich gut programmiert, Price, ne? So Das war ich genau das, was ein als. Bot sagen würde, genau. Genau, ja. Wer nicht hüpft, der ist ein Bot, ne? Weiß Bescheid. So, aber ja, wenn man das Zeitalter von Trump verstehen will, muss man die Frankfurter Schule lesen. Was ist denn überhaupt diese Schule und was ist sie in Frankfurt? So, wie hängen diese Sachen zusammen? Warum? Ich finde, das ist eine üble Nachrede. Sicher von so Hannoveranern oder so gestreut, die Frankfurt halt desavouieren soll. Und deshalb wird es so genannt. Ja, das ist wie mit dem Marburg-Virus. Das ist alles anti-hessische Propaganda. Ja, also im Endeffekt ist es ein Interview zwischen ja, Sean Illing und Stuart Jeffries. Zum einen hat der OPEX was gefunden, da kannst du ja gleich noch was zu sagen. Kurz zusammengefasst, die Prämisse ist, dass in Zeiten von gesellschaftlichen Umbrüchen oder Revolutionen, dass da halt immer eine starke sozialistische Struktur aufkommt. Und das ist also dass so eine Revolution eine neue Philosophie erfordert und der Sozialismus für viele Leute diese Philosophie war. Und in Deutschland in den 20er Jahren ist das ja auch so gewesen, aber es hat sich nicht durchgesetzt und da haben sich viele den Kopf drüber zerbrochen und ja, haben dann quasi die Frankfurter Schule und Adorno daraufhin, ja, also Adorno hat die Kultur, Moment, wie hat das nochmal genannt? Die Kulturindustrie hat er quasi geprägt als Begriff und das ist quasi die ideologische Strömung gewesen, die aus diesen Sachen kam. Ich habe das sehr schlecht zusammengefasst jetzt leider. Ebel kann es bestimmt gleich auch noch mal besser sagen. Aber was im Endeffekt hier postuliert wird, ist, dass man wieder die Frankfurter Schule ein bisschen lesen soll, um quasi Rezepte gegen Trump zu bekommen. Ja, wie man mit Trump umgehen kann. Ja. Herbert Marcuse wird hier als Leseempfehlung gegeben, der eindimensionale Mann. Naja, Sollte also. man gelesen haben. Tja. Opex, hattest du nicht noch was gefunden über Ja, den ich Autor? habe einfach mal den Twitter-Account von dem Sean Illing kurz aufgemacht, um zu schauen, was der so da schreibt. Und ja, der ist halt ein Schreiberling bei Vox, used to teach stuff, also hat irgendwie was Leuten gelehrt, keine Ahnung. Geht da nicht weiter drauf ein in seiner Bio so, aber vor einer Stunde hat er getweetet, so jedes Mal, wenn ich einen Block-Button so verwende und benutze halt, ne? So, dann überkommt mich so eine Welle von hervorragender irgendwie Glück und Glückseligkeit. So, a wave of sublime joy washes over me. I cannot not recommend it enough. Er empfiehlt Leute zu blocken, weil sich das gut anfühlt. Und weißt du, so, das, was ein bisschen, was ich über so Faschismus weiß, ist halt, dass es ja, für Leute gemacht ist, die auf Impulse sehr schnell und leicht so zu haben sind. So eine Sache von, ja, hier fühlt es sich doch gut, oder? So, dann mach mehr davon, komm. So. Ja, das ist ja auch das Spiel von Faschismus. Faschismus ist mehr eine Stimmung, wie als dass es eine kohärente Ideologie ist, was in The Anatomy of Fascism von Robert O. Pax ziemlich gut beschrieben Ja. Deswegen kriegt auch so jemand wie die Frankfurter Schule den Faschismus regelmäßig nicht ordentlich analysieren, weil sie eben ihre marxistische Linse haben, mit der sie auf die Welt schauen. Und bei der Frankfurter Schule kann man auch so ein bisschen der Cultural Turn, wie er ganz gern genannt wird, via Gramsci, und natürlich auch eine Inkorporation von Freud, also Freudomarxismus, das haben sie alles ein bisschen zusammengewurschtelt. Und dann haben die in den USA, sagen wir mal, etwas Einfluss gehabt, sozusagen. Also nicht, dass jetzt die Frankfurter Schule ultra einflussreich war, selber so als Steuerungselement auf der linken politischen Seite, aber sozusagen die nur abzutun, dass ein paar Philosophen, die ein paar Bücher geschrieben haben, ist geschichtsvergessen. Und ich habe das Geschichtsbuch, was in dem Artikel erwähnt wird, noch nicht gelesen, aber ich habe schon ein paar in die Richtung gelesen. Wir gehen in dem Weltraumaffen-Stream die gelbe Angst auch ein bisschen auf den historischen Kontext, weniger auf die Ideen ein. Und an sich, wenn man die Linke und die heutige Politik verstehen möchte, ist auf jeden Fall die Frankfurter Schule ein guter Start. Und natürlich, wenn du dann die Bücher von denen liest, hast du ja erstmal drei Fragezeichen auf dem Kopf, weil du brauchst mehr philosophische Ausbildung oder Wissen, um das richtig einzuordnen, was die dir denn erzählen. Und es könnte der Beginn einer wunderbaren Reise sein, wenn ihr euch mit diesen Autoren beschäftigt und danach vielleicht mehr Philosophie lest, weil wie soll man sagen, auch in der Kultur kann der ein oder andere Aspekt konstruiert sein, und es ist immer ganz lustig, wenn man sieht, wie die Wurst gemacht wird. Und auf der linken Seite des politischen Spektrums war die Frankfurter Schule auf jeden Fall sehr einflussreich. Das sieht man auch in The Long March, How the Cultural Revolution of the 1960s Changed America. Richtig gutes Buch dazu. Und die sind auf jeden Fall wichtig und einflussreich, aber nicht aus dem Grund, dass der Autor das sieht. Ja. Tja, also um quasi mit den ganzen Konfusionen um Trump, Brexit und sowas zurechtzukommen, soll man sich die Frankfurter Schule nochmal angucken, um quasi da Lösungen für die modernen Probleme zu finden. Also, ich weiß nicht, ob das gut ist. Und es wird auch eigentlich so verwendet, wie so ein Allheilmittel. Das ist wirklich wie so eine Sekte, eine wirklich fundamentalistische, dogmatische Ideologie, so wo Leute dann über Frankfurter Schule so argumentieren, als sei es die Bibel. Man könnte auch wirklich bei der Überschrift könnte man das so ersetzen, so in dem Zeitalter von Trump, liest die Bibel. So. Ja, richtig verstehen tue ich den Zusammenhang irgendwie auch nicht. Finde ich jedenfalls auch nicht richtig vorhanden. Hat sich da mal was zusammengesprungen oder so. Ja, Trump ist eigentlich zu alt für sowas, oder? Ich weiß nicht genau. Aber Trump ist doch Faschismus. Wisst ihr, also da muss doch. Weißt du? Es gab doch die Woche guten alten linken Ideen, dass in Amerika es jetzt häufiger zu Sexualproblemen kommt, seit Trump an der Macht ist. Also, dass Leute keinen mehr hochkriegen und so. Also, es gibt die ersten Ideen zu dem Thema. Ich glaube, alles, was man in irgendeiner Form mit Trump in Verbindung schieben kann, wird das auch gemacht. Aber weißt du, so, das vergessen halt die Leute. Es gab so Sachen zu jedem Kandidaten, der jemals in der Geschichte irgendwann mal politisch aktiv war und was geschafft hat. So, fertig. Da. Ja, man versucht irgendwie bei jedem was auszugraben, ne, beim Obama ja auch. Und das geht ja mit des Internets auch leichter, denke ich mal. Ja. Das habe ich mitgebracht, den Frauenstreik am 8. März. 8. März ist der Frauentag. Und die streiken, aber so, dass es keiner merkt oder so. Weil das ist natürlich kein Grund, um auf der Arbeit fernzubleiben. Und deswegen müssen sie halt vor der Arbeit, nach der Arbeit und in der Mittagspause streiken. Das heißt, im Prinzip ihre Mitarbeiter und Kollegen, denke ich, mit Informationen belästigen. Über die schlimmen Nachteile. Und ich denke mal, jetzt auch wahrscheinlich durch Diskussionen, wo denn das mit dem Lohn herkommen soll. Ne? Wir verdienen doch alle gleich hier in der Firma oder so. Also ich glaube, das wird ein Schuss in den Ofen, aber es ist eben auch nichts wirklich Besonderes geplant. Ne? Also, wer da mitmacht, ist ja eh fraglich, ob da viele mitmachen. Ja, und eine richtige Protestaktion ist das ja auch nicht. Ne? Irgendwann sind Frauen einfach old news, okay? So, und was machen sie dann? Ihre ganze Politik ist darauf aufgebaut, dass sie bestimmte Chromosome haben und nicht mal mehr das, sondern einfach nur sich so fühlen, als seien sie eine Frau, weißt du? So, wohin soll das führen? Weißt du, warum kann ich keine Ideologie aufbauen, die darauf basiert, dass ich über 1,50 bin, weißt du? So. Kannst du ja versuchen, ne? So, Leute, hier, jetzt ist hier 1,80 Kampftag, okay? So, ja. Ja, aber OPEC das mit der Größe, das ist ein sehr gutes Stichwort. Wenn ein junger Mann langsam erwachsen wird, dann merkt er das erste Mal unbewusst, dass er stark wird, wenn er sieht, dass er eine ähnliche Körpergröße wie sein Vater eingenommen hat. Genauso wie ein Affe auf einen Ast springen kann und einfach intuitiv aus den Instinkten heraus weiß, ob der Ast bricht oder nicht. Manchmal irrt er sich auch, aber in etwa abschätzen kann, wie das mit dem Ast ist, hat jeder Mensch unbewusst, wenn er einen anderen Menschen sieht, sozusagen die potenzielle Gefahr im Kopf. Wenn Frauen sagen, sie fühlen sich unterdrückt, was sie damit oft meinen, ist, ich brauche einen Haufen Regeln und Normen innerhalb der Gesellschaft, nach der sich alle verhalten, weil ich fühle mich oft körperlich unterlegen, unbewusst, ich gestehe mir das nicht ein, aber ich bin schwächer wie viele meiner Mitmenschen. Und die meisten davon sind halt Männer und deswegen ist dieses, ich bin unterdrückt, sozusagen das Gefühl, was du hast, dieses, was im Subtext mitschwingt, wenn du körperlich unterlegen bist. Also. Ja, das ist auch eine schöne Interpretation. Kannst du nochmal diese rote Box einblenden, die ein bisschen weiter droben war? Ich finde das auch schon wieder sehr grenzwertig. Mhm. Da wird ja, also ich weiß nicht, ob das so gut ist, daran teilzunehmen für die Teilnehmer, wenn die schon explizit selber davor warnen eigentlich. Ja, wenn hier steht, was ist ein politischer Streik? Ja, nee, es ist eigentlich gar kein richtiger Streik. Wie also, in Deutschland gestreikt werden darf, ist, ja, ist arbeitsrechtlich festgelegt, ja. Und sehr, sehr süß finde ich auch, irgendwer hat zumindest noch ein bisschen mitgedacht, wenn du noch ein bisschen weiter runter scrollst, da gibt es auch so eine zweite Warnbox, da steht, wie sie verhindern können, dass sie gefeuert werden oder irgendwie sowas. Aha, okay, ja, oder ja, was sie tun können, damit sie, ja, die Betriebsräte sollten auch irgendwas machen oder so, dann mit Frauenthemen. Ja, also, wie sie im Rahmen ihrer Arbeitszeit was machen können, ohne ihren Job zu riskieren. Mhm. Das ist noch ein bisschen weiter unten. Weißt du, so richtiger radikaler Aktivismus sollte in allererster Linie den Aktivisten selbst und nur den Aktivisten selbst in irgendeine, weißt du, Drucksituation bringen, weißt du, denn dadurch kann man zeigen, was man gerade meint, weißt du, so dieses Show, Don't Tell, ja. So, aber stattdessen ist es so, dass sie jetzt hier auch Tipps geben, ja, hier ohne Kündigung kannst du hier streiken, das ist so Streiksimulator, weißt du. So, wie ein Bällebad, aber mit Frauenkampftag. So, dir kann nichts passieren. Ja, okay, vielleicht wirft dich jemand mit einem Plastikball ab. Jemand guckt dich böse an oder sagt, nee, jetzt gerade nicht, ich muss arbeiten, so. Ja, Hashtag kämpferische Mittagspause, sag ich dann immer. Ja, es ist... Das heißt, da gehen sie dann ihren Kollegen auf den Nerven. Ja, ja. Es ist genau das. So, es ist genau das, wie so Artikel entstehen, die dann im nationalen Fernsehen von Australien gesendet werden, also so Berichte halt, ne, darüber, dass ja Klimaanlagen sexistisch sind, weil Männer ja bestimmen, wie warm es ist und Frauen ja doch sich mal irgendwie dann warm anziehen sollen, aber nein, Mann, das Büro ist zu klimatisiert. Uff, im Sommer, nein. Ah. Solidarität zeigen. Darüber hinaus kannst du auch selbst kreativ werden. Lege Flyer aus, verteile Buttons oder beteilige dich im Vorfeld an der Organisation von Aktionen. Oh je, Mann, ja. Alter, was ist denn das? In der Betriebsversammlung soll man die Gleichstellung ansprechen. Ah. Ja, Gleichberechtigung ja sowieso nicht. Ich fand das auch hier oben schon so lustig, dass sie hier meinen, so, ja, rede darüber. Und das ist auch im Endeffekt das Einzige, was aus der Scheiße wird. Lava. Und wir fühlen uns also spricht gut darüber, oder so sagt ja. Das Marketing, glaube ich. Ne? Ja, und übrigens zu unserem vorherigen Artikel zu verbinden, ja, das ist ja eigentlich so, worum es geht bei der Frankfurter Schule. Es geht das ja, Ergebnis, ja. Es geht einfach nur um kritische Theorie, um Dialektik, um ständig alles mit allem im Gespräch zu haben und alles zu kritisieren, was im Westen stattfindet, so. Es ist doch scheißegal, dass Frauen im Iran immer noch in Gefängnisse geschickt werden, wenn sie ihr verdammtes nur Kopftuch abnehmen. Ja, es ist ja nur ein Stück Stoff, haha. Ja, da wird ja keiner unterdrückt, Mann. Es gab 1994 schon einmal einen Frauenstreik in Deutschland, von dem viele gar nicht wissen. Was ist draus geworden? Der läuft immer noch. Das ist alles ein fetter Frauenstreik, Alter, seit 94. Übrigens bin ich 94 geboren. Zufall? Nein, glaube ich nicht, ne? Ja, tja, mit dem Streik hat, ja gut, ich meine, es soll ja auch nicht nur am Arbeitsplatz gestreikt werden, sondern auch im Haushalt und ja, in der Familie. Die Vorzüge, ne, also, der DDR. Der Mutter hat immer gestrichen, die armen Kinder müssen auch drunter leiden, oder was? Also bitte. Ja. Und es war die Postwendezeit, in der es auch darum ging, welches das Recht des wiedervereinigten Deutschlands wird. Ost- und Westfeministinnen kamen erstmals zusammen. So, da fing es schon an, Alter. Ossi und Versi-Femis, Alter. Nee, die andere Art von Wiedervereinigung, weißt du so. Oje, oje. Was zum Teufel meinen die mit Buttern? Buttern. Ich glaube, Buttern so ein bisschen in Vorleistung gehen mit seiner Arbeitsleistung, okay, oder so, ne? Oder einfach so. Machen, fertig machen. Mach mal fertig da. So in der Art. Ich mag doch, okay, keine Butter. Ich dachte schon, das wäre so letzter Tango in Paris mäßig, aber gut. Aber die Fische, also. Ja, das ist so anders gemeint. Frauen bevorzugen doch eher Margarine, denke ich. So, oder was Leichtes. Gibt es eine Leicht-Diät? Oder so eine Diät-Margarine? No. Ja, Butter macht auf jeden Fall dick, das stimmt schon. Oder wie war das? Fett nicht, ne? Egal. Oh je. Das hier ist ein Interview, was ich, also interessant ist auf jeden Fall. Ich lese mal einen kurzen Abschnitt draus vor. Was halten Sie eigentlich von reinen Männer- oder Frauenparteien? Reine Männerparteien halte ich für verfassungswidrig. Reine Frauenparteien lassen sich durch Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz rechtfertigen und sind in Ordnung, solange der Frauenanteil so niedrig ist, wie er derzeit ist, weil Frauenparteien auf die Beseitigung des bestehenden Missstandes hinwirken. What the fuck, das haben Sie an der Verfassung nicht verstanden, Frau Laskowski? Dass im Brandenburger Paritätsgesetz eine Ausnahme für Männer- und Frauenparteien vorgesehen ist, widerspricht der paritätischen Zielsetzung des Gesetzes. Die Ausnahme ist dort nachträglich ohne mein Zutun ergänzt worden. Soll der Text so sein? Das ist ein Text, ja, aber ich find's nur, ich habe nur zu dem Bild der Dame gescrollt, weil das ist die wir vor ein paar Wochen bei FrauTV gesehen haben. Diese Rechtswissenschaftlerin, wo sie allerdings nicht erzählt haben, dass die speziell dafür verantwortlich ist, für das Gesetz jetzt in Brandenburg. Und ja, ich würde mal sagen, dieses hier, das macht auf jeden Fall Sinn hier, da kann ich mich noch halbwegs mit anfreunden. Das, was hier oben steht, ist alles Grütze. Ja, es ist buchstäblich Grütze, ja, das ist... Sie begründen die Forderung nach einem Paritätsgesetz aber nicht nur mit dem Repräsentationsargument, sondern auch mit der angeblichen Diskriminierung von Frauen in der Politik. Was meinen Sie damit? Das ist doch allgemein bekannt und wird von so gut wie niemandem bestritten. Als Frau haben Sie es weit schwerer aufzusteigen, weil an den Schaltstellen der Macht in den Parteien meist Männer sitzen, die miteinander Seilschaften bilden und Posten aufteilen. Ich finde es sehr interessant, dass diese gute Frau argumentiert, auf eine Art und Weise wie ein Zwang vorgegaukelt wird und dabei unsere freiheitlich-demokratischen Grundprinzipien über den Haufen geschmissen werden sollen, weil es ja der guten Sache dient, die ja doch allgemein bekannt ist. Wo es mich einfach nur schaudert. Also, und auch das, weißt du, die Logik dahinter ist auch einfach Frankfurter Schule. Das ist auch einfach so. So, du hast eine Gruppe im kapitalistischen Westen, die Vorherrschaft ist, aber halt nur in einigen Ländern. Weißt du, du nimmst dir nicht irgendwie Japan, die kapitalistisch sind. Nee. Du nimmst dir die Kolonialisten, du nimmst dir die Weißen, ja, raus. Ja. Und dann gehst du hin und sagst, ja, hier, die weißen alten Männer, ja, die sind so in der Vorherrschaft. Und das abzuschaffen sorgt für eine bessere Gesellschaft, weil, ja, ist halt so, frag nicht. Ja, aber ist das nicht eher Intersektionalismus? Ja, aber Intersektionalismus entstand aufgrund von kritischer Theorie. Also okay. Es geht wirklich alles, ja, klar, darauf. Es geht immer um die Dekonstruktion, das muss ich sagen. Genau. Wobei der Intersektionalismus sich selber eher noch im Postmodernismus wie in der kritischen Theorie zu Hause fühlt. Allerdings wird, wenn du das an der Uni studieren möchtest, wird da aber auch alles durcheinander geworfen. Also ja. da wird kritische Theorie bezeichnet, was Postmodernismus, Poststrukturalismus die Konstruktion ist. Da wird als kritische Theorie, aber auch die kritische Theorie der Frankfurter Schule. Manchmal wird auch die Birmingham School drunter verstanden. Also das ist, ja, am besten ist, wenn man da in die Richtung irgendwas mal liest, sich einfach ein Buch schnappen und dann wissen, dass man halt Propaganda liest und versucht halt, die Denkstrukturen zu erkennen. Dieses so, alte weiße alte Männer, das war bei den 68ern auch kein über 30. So manche Sachen ändern sich nicht. Also. Es wär auch eigentlich ganz wichtig noch zu erwähnen, dass dieses Feindbild im Feminismus von dem Patriarchat mit weißen Männern schon vor Frankfurter Schule war, so als Feminismus halt so anfing. Ne? Das wurde natürlich dann dadurch verstärkt, aber das Konzept, worum es da eigentlich in dem Artikel so geht, ja, ist das von dem Progressive Stack. Das ist so progressiv gesehen, welche Mehrheiten, welche Minderheiten gibt's und weißt du, dann sollen die Mehrheiten ihre Macht benutzen, um ihre Plattform aufzugeben, damit Minderheiten das verwenden können, um dann, weißt du, ihre Probleme anzusprechen. Weil weiße Männer können ja nicht die Probleme von nicht weißen Männern ansprechen oder nicht Männern ansprechen. Das ist Quatsch. Das ist kompliziert. Ja. Paritätsgesetz für den Bundestag, Abgeordnete planen fraktionsübergreifende Frauenrunde. Ich habe das auch mitgebracht, weil da, glaube ich, die Fake News der Woche war. Wenn du mal einmal runterscrollst, direkt unter dem Bild müsste das stehen. Und zwar wird hier behauptet, dass die Frauenanteile der Fraktionen erstmalig zusammenarbeiten würden. Und die arbeiten, ehrlich gesagt, seit Jahren Hand in Hand. Und da habe ich auch irgendwie Belege für, wie die eine irgendwie im Bundestag so ruft, ja, können Sie sich auch darauf verlassen oder so zu der anderen. Aus einer anderen Partei und so. Also da hier, dass das eine Premiere wäre, das ist die absolute Fake News. Die arbeiten seit Ewigkeiten Hand in Hand. Ne? Das dazu. Naja, vielleicht hatten sie jetzt noch keine offizielle Gruppe oder so. Offiziell nicht, das ist richtig, ja. Wahrscheinlich, also ich meine, gut, da haben wir ja auch schon häufiger darüber berichtet, über diese ganzen Frauenräte da, Bundesfrauenrat, irgendwie Niedersachsischer Frauenrat, wo ja auch außer der AfD alle irgendwie mit drin sitzen, Vertreter von sämtlichen Parteien und dann da eine Front bilden und das ist auf jeden Fall schon wieder faszinierend so, ne? Also ich meine, mit Demokratie hat das auf jeden Fall nur wenig zu tun, würde ich mal mutmaßen. Ja, eine Frontbildung, das ist ja das Thema im Prinzip dabei, ob sie das jetzt offiziell machen oder inoffiziell. Der Effekt ist der gleiche und ja, die Frage steht ja dabei, ob das auch irgendwie in Ordnung ist oder nicht. Ne? Ja, der Bundestag soll weiblicher werden. Was bedeutet das? Wird er dem Vogel da hinten ein Kleid anziehen oder was? Also. Ja, gute Idee. Tja, eine inklusive Frauenrunde, aber. Exklusiv scheint sie doch zu sein, wenn die AfD nicht dabei ist. Tja. Das habe ich so durch Zufall entdeckt. Und zwar ist das hier ein Sportkonzept, so ein Fitnesskonzept. Nur für Frauen. Ne? Da dürfen keine Männer hin. Das ist jetzt das neue Werbekonzept, in dem dass man Sachen exkludiert oder so. Nur für Männer. Modern. Ja, auch bei anderen Sachen geworben, damit was nicht drin ist oder so. Ne? Laktosefrei oder so. Aber Mann, das ist schon so komisch, ey. Und es ist aber läuft wohl so, dass das irgendwie relativ gezielte Trainings sind, irgendwie an speziellen Abenden in Fitnesscentern, die auch andere, die da auch normale Trainings machen. Okay. Aber sie sondern sich da mal wieder ab und entspanntes Training ohne Konkurrenz. Ja, genau. Frauen sehen andere Frauen nicht als Konkurrenz an. Niemals. Nein. Es ist ja nicht so, dass wenn ein Kerl einen anderen Kerl kennenlernt, die jetzt irgendwie schneller befreundet sind, weil Evolutionsbiologie, als irgendwie Frauen, wenn sie neue Frauen treffen, weißt du, so. Nein. Wissenschaftlich erprobtes Konzept, Segregation funktioniert bitte. Ja, so, Trainingsraum nur für Weiße. Wissenschaftlich erprobtes Konzept, entspanntes Training ohne Konkurrenz. Clubs in der Nachbarschaft mit einzigartiger Atmosphäre. Also, ich weiß nicht, das Konzept von einem Fitnessclub nur für Frauen, ich meine, es ist jetzt nicht neu und generell, ja, warum nicht? War da jetzt ein besonderer Anlass dazu? Naja, ja, warum so nicht, würde ich dazu nicht unbedingt sagen. Also es gibt ja auch noch andere Beispiele, wo der Shisha-Bar-Betreiber in Berlin irgendwie die Männer ausschließen wollte oder so, das wäre jetzt zum Beispiel auch so ein Beispiel. Und da haben sie auch gesagt, das würde wahrscheinlich gehen. Wo ich das ein bisschen komisch finde, weil in anderen Fällen haben sie gesagt, dass allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, also können auch nicht so weiter umgangen werden, auch wenn es jetzt nicht zum Grundgesetz oder so gehört. So. Also hat ja jemand versucht, als Mann sich dort anzumelden? Oder nein. Worum geht es jetzt gerade eigentlich? Ja, es geht darum, dass es das gibt. Mal vorgestellt. Dass es verwirrter Schmarrn ist von den Leuten hier. Entspanntes Training ohne Konkurrenz, bla bla. Okay, dass sie das überhaupt schon wollen, so ein Zeug. Darüber echauffieren wir uns einfach mal hier. Also, finde ich schon. Also, einfach nur so zu sagen, Auch so, die ja, auch ist Methode. doch egal, wenn die das wollen. Ja, klar, ich meine, im Prinzip Soll kann etabliert man sein, das sagen, so, Situation. es regelt der Markt und gut, so, ne? Aber deswegen kann ich mich trotzdem, kann ich trotzdem den Kopf drüber schütteln. Vor allen Dingen, wenn man von früh bis spät nur darüber labert, dass man alles inklusiv und was weiß ich nicht, was irgendwie machen will. Dass alle gleich sind. Das ist eine etwas ältere Studie aus Österreich. Und da haben sie die Werbung untersucht. Ja, und die Männer sind da zum großen Teil als Volltrottel tatsächlich identifiziert worden. Habe ich das nochmal gerade hier? Und ja, auch da sind auch ganz interessante Ergebnisse allgemein zutage gekommen. Nämlich, dass die Leute da eigentlich gar keinen Bock drauf haben und dann lieber wegschalten, auch häufig. Ich kann mal gerade anlesen. Ist ja auch lustig hier, dass die SJW Progressive Linke immer vom Stereotype Threat, also vom Stereotypen Bedrohung reden, dass genau sowas ultraschädlich für Menschen sein soll und man dann sich über sowas nicht echauffiert. Nein, Und ich mir dann Abel, denke, ja, nein. Ultraschädlich, ja, ist Frauen, Bilder von Frauen zu zeigen, die einen Essimpuls haben. Weißt du, so und halt es aufpassen, wann sie was essen und wann sie was nicht essen. Ja, das ist gefährlich. Das tut den Frauen weh, okay? Frauen am meisten betroffen, okay? die Methode hat System, heißt es. Männer in den Medien, so eine Studie des österreichischen Sozialministeriums, werden fast durchweg diskriminiert. Auf 350 Seiten wird anhand dutzender Beispiele aus dem deutschen Werbesprachraum dargestellt, dass sie zu Trotteln gemacht werden und zu Volltrotteln in der Vaterrolle. Die Autoren merken an, dass es als sexistisch empfunden würde, würden Frauen und Mütter so dargestellt. Vor diesem Resümee lag die Befragung von 2560 Frauen und Männern im Alter von 15 bis 93 Jahren. Ja. Untersucht wurden 94 Werbespots, die 58 erfolgreichsten Kinofilme sowie 83 beliebte Fernsehserien der letzten 6 Jahre. Und in Kinos sind die meisten Befragten tolerant. Sie empfinden es nicht als anstößig, dass Männer in Szenen lächerlich gemacht werden, was übrigens durchschnittlich einmal pro Stunde geschieht. Familienväter können als Frühstücksmacher im Ehebett, aber auch im Job schon mal albern rüberkommen. Besonders auffällig der moderne Heldentypus Detektiv, der Unternehmensboss und andere starke Männer, die tapsig sind, tapsig. Hinter der harten Schale gefühlig und eigentlich romantisch. Ja, ist eigentlich auch nicht so unsympathisch, aber das Vordergründige ist natürlich erstmal irgendwie nicht so positiv. Ja, es wäre jetzt auch mal interessant zu schauen, wer am meisten so die Werbung aufnimmt, weißt du, weil natürlich ist halt irgendwie, Männer nehmen die Werbung auch wahr, so, aber ich weiß nicht. Das wäre eine interessante Studie mal noch mitzumachen. So, Genau, wer wen die mehr schaut wirkt Werbung? oder so. Ja, genau, wer schaut in welchem Format mehr Werbung an? Das waren ja eigentlich Videos, so. Naja. Na, was ist denn das? Mitzeichnen der Petition 89538. Ja, das gab es ja auch die Woche, das Wechselmodell im Bundestag im Gespräch im Rechtsausschuss, aus dem ja dann die Männervertreter nicht nur also ausgeladen oder nicht eingeladen wurden, sondern auch die Öffentlichkeit komplett ausgesperrt wurde, in dem da auch das Parlamentsfernsehen und so weiter nicht zeigen durfte, was sie da besprochen haben. Und das kommt dann dabei raus, wenn die Grünen und die Linken und die ganzen anderen von dem gerade genannten Frauenclub da mit der AfD zusammenarbeiten wollen, ne? In dem Beziehung, was das Wechselmodell angeht, ziehen sie alle wieder an einen Strang. Da wollen sie ja nicht dagegen sein, wollen sie ja nicht dafür sein, das wollen sie ja nicht durchkommen lassen als Standard. Und ja, das ist natürlich dann peinlich, wenn man als Grüner oder so dieselbe Meinung hat wie so ein AfD, wie so ein AfD-Mann. Und die werden das wahrscheinlich so durchziehen, dass sie das erstmal nicht als Standard einführen, ja, was vielleicht auch okay ist, aber es ist auf jeden Fall erstmal breit als Thema in der Gesellschaft angekommen, glaube ich. Und das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Aber diese Art und Weise da auszusperren, das hat ja viele Leute doch ganz schön stark verärgert. Die Öffentlichkeit aussperren oder so, das ist ja schon eine Sauerei irgendwie. Klar ist dann hinterher berichtet worden, aber. Ja, und da gibt es dann jetzt eine Petition zu. Für das Wechselmodell, da kann man sich dann für diese Sache auch einsetzen. Ich finde es ja ein bisschen, naja, fraglich, ob das dann gut ist, wenn die Petition vielleicht nicht durchkommt, als Argument oder so für den Gegner, wenn sie das dafür genutzt werden. Aber davon abgesehen, ist es ja eine empfehlenswerte Sache, dieses Wechselmodell für Leute, ja, bei denen das eben passt, das eben als Standard einzuführen, damit einfach klar ist, dass beide zuständig sind. Und Ja, da kann man jetzt die Petition noch unterzeichnen hier beim Bundestag. In den Links, ne? Okay. Also was, welche Zahl muss das erreichen? Weiß ich nicht genau. Wir müssen Petitionen erreichen. 20.000, 40.000, ich weiß es nicht, in Deutschland wie ist das. Steht das rechts vielleicht noch bei den anderen Statistiken? Da steht bis jetzt 2486 Mitzeichner. Mitzeichnungsfrist endet Ende des Monats, 27.02. Ja. Ein bisschen was muss noch kommen. Also jeder darf sich aufgefordert fühlen, dafür zu zeichnen. Ne? Ja, hier, Call to Action. Genau. Lasst uns eure Meinung oder ein Like oder so. Oh, das Premium-Menü. Warte mal, warum geht es hier jetzt um Farming? Hä? Was? Nein, Framing. Ha. Ja, Framing Manual. So, wer weiß, was Framing ist? Einmal Handzeichen geben, so. Framing ist Silber, ne? Ja, ja, hier haben wir das viel besprochene Framing Manual, was für die ARD erstellt wurde von Berkeley International Framing Institute. Das wurde ja unter Verschluss gehalten oder wird immer noch unter Verschluss gehalten. Allerdings ist es von Netzpolitik jetzt an die Öffentlichkeit kommuniziert worden. Und das ist vor einer Stunde, anderthalb Stunden passiert. Dementsprechend haben wir noch nicht so die Gelegenheit gehabt, durchzuarbeiten. Ich habe mal mit dem, der Wayfarer hat sich das auch ein bisschen durchgelesen, hat ein paar Zitate mir gegeben, da kann ich durchscrollen, ein paar Zitate nennen. Generell ist es einfach ein Handbuch, wie in der Außenkommunikation man sich verhalten soll. Mir ist jetzt auch nicht so bewusst, ob das jetzt inwieweit das implementiert wird, ob es da Konsequenzen gibt, wenn sich Leute nicht daran halten oder wie das abläuft. Das ist alles noch nicht so ganz klar mir. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen. Was man zeigen kann, auf jeden Fall, wenn du fast bis ans Ende des Dokuments runterscrollst, da sieht man Beispiele, die nennen, welche man verwenden sollte. Oh. Ja, das ist vielleicht, hat vielleicht ein bisschen Wert, da ein paar Beispiele zu nennen. Da kann man schon viel draus ableiten. Ich gehe mal davon aus, ich weiß nicht, hat einer von euch das schon durchgelesen komplett zufällig? Ich hatte bei Fefe, habe ich ein Zitat gelesen, wo er meinte, dass die Menschen, die die GEZ kritisieren, als Demokratiefeinde dargestellt werden sollen und dass man eben möglichst einfache Sprache verwenden soll, wo ich mir denke, Ich weiß ganz genau, worum es da geht. Ich habe da auch eins der Zitate, das ich selber rausgefunden hatte. Ich lese es einfach mal kurz vor. Moralisches Framing folgt einem einfachen Muster. Es liegt ein faktisches Thema auf dem Tisch. Sagen wir Fakten rund um die Kosten der ARD und die Forderung nach finanziellen Einsparungen. Das ist ja genau das Thema. Gegner der ARD sprechen von einer Besinnung auf die Grundversorgung und einem Gesundschrumpfen. Bereiten Sie die Bühne, indem Sie das moralische Anliegen der ARD benennen. Ach, also nicht über die Fakten reden, ja? Beim gemeinsamen Rundfunk ARD, an dem sich alle Bürger beteiligen, gilt das Gleichwertigkeitsprinzip. Nächster Punkt, elaborieren Sie in Kürze. Uns geht es um Bürger, nicht um Kunden. Wir sortieren Menschen nicht danach, ob man Geld an ihnen verdient. Jeder ist gleich wichtig. Jeder ist gleich viel wert. Jeder wird ernst genommen in seinen Bedürfnissen in unserer gemeinsamen medialen Infrastruktur ARD. Jetzt folgen die Fakten. Also steht hier jetzt. Jetzt folgen die Fakten. Zum Beispiel föderal und inhaltlich, regional verankert, Programmvielfalt, inklusive sinnstiftender und menschlicher Unterhaltung, Barrierefreiheit, Tri- oder auch Multimedialität. Enden Sie mit einer Wiederholung der moralischen Prämisse. Das Gleichwertigkeitsprinzip gilt und wird weiterhin gelten. Wer die gemeinsame Infrastruktur ARD abschmelzen und den demokratisch verbindlich vereinbarten Zugang der Bürger zu guter Information, Kultur, Bildung und Unterhaltung einschränken will, der bricht mit dem Gleichwertigkeitsprinzip. Ja, geil, Alter. Aber NetzDG. Ja, weißt du, aber Uploadfilter, aber NetzDG. Ja, geil, Alter. Das ARD löscht dich, Mann. Oh. Also, wer hinter dem Dokument nicht einen Einfluss von einer Gruppe sieht, die den für den Demolition Man wahr machen will, dem kann ich auch nicht mal helfen. Kontrollierte Demokratie, statt jeder, wie er will. Also, meine Güte. Es sind dumme Ideen und die sind nicht super organisiert oder so. Einfluss einer Gruppe hört sich so verschwörerisch an. Aber was ich meine, ist, dass da ziemlich dumme Ideen gerade besprochen werden und hoffentlich nicht umgesetzt werden. Also, das war gar keine Gruppe, das war nicht das, was ich sagen wollte. Zum, bezüglich Hintergrund, das kam doch jetzt raus, der Schattenmacher hat es, glaube ich, gesagt oder vorgestellt, dass da eine Frau im Prinzip nur hintersteckt in diesem Institut. Oder hauptsächlich eine Mitarbeiterin, die nur aufgelistet ist, und das ist diese Frau Wehlig oder so, und die zeichnet doch unter anderem auch verantwortlich für diese Sprachpanscherei in Hannover oder so. Nee, die Frau, Frau Wehlig kennen wir schon sehr lange. Wehling heißt die Dame. Ja. Oder Wehling. Ja. Die hat ja auch schon auf der Republika vor, ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder was, hat die den gleichen Vortrag über Framing und bla auch schon gehalten. Das ist so ein bisschen so, Frau Wehling hat ein neues Wort gelernt und das heißt Framing. Und damit hat sie dann ganz viel Geld verdient. Direkt ein Institut überall gegründet und das überall. Ja. Ja. Bei ZAP haben sie eine halbe Stunde bei ZAP interviewt, obwohl es überhaupt nichts mit Journalismus zu tun hatte, der Kram. Und der Höhepunkt ist ja auch, das hört sich ja so mächtig an, ne, wenn man so hört, Berkeley Framing Institute. Das ist eine Firma in Berlin, die Tante gegründet hat. Ich weiß nicht, was es mit Berkeley zu tun hat, aber studiert es hört sich halt gut an. Ja. Berkeley ist, wo der George Lakoff arbeitet, ihr wahrscheinlich Mentor. Ist Co-Autor mit ihr von verschiedenen Büchern. Und der Lakoff ist jemand, der relativ einflussreich in den USA innerhalb der Demokratischen Partei ist. Jetzt nicht durch aktives Handeln, sondern durch die Ideen, die er vordrängt. Ja, aber Moment mal, nur weil ich mal irgendwie bei irgendwem gelernt habe, kann ich doch nicht einfach, also ist ja irgendwie auch Etikettenschwindel, oder? Oh, was sind denn das für Formulierungen, Alter, auf. Das sollen doch leichte linguistische Slogans so sein, aber was? Gleichheit kann man nicht kaufen, Demokratie kann man nicht kaufen, Kontrolle kann man nicht kaufen, kein Demokratieausverkauf. Demokratieausverkauf findet nicht statt. Demokratie kann man nicht kaufen, ist auch sehr lustig, wenn man so guckt, wie viel Korruptionsskandale Demokratien so im Schnitt haben. Gleichheit steht in Deutschland nicht zum Verkauf. Warum liefern die uns Streaming-Titel, Mann? Was soll das denn? Kultur kann man nicht in Klammern einfach so kaufen. Kostet schon so ein bisschen, so ein Euro. Die ARD ist der verlängerte Arm der Bürgers. Der Bürger? Warte. Wenn die hier sagen, Kultur muss man erstmal machen, heißt es, es gibt irgendwie Orte, an denen Menschen leben und die haben keine Kultur? Heißt es, das ist so, das ist zu. Ich finde aber, was ich gut finde, ist, dass bei Gewaltfernsehen für Kinder jetzt klare Kante gezeigt wird. Weil ich meine, Gewaltfernsehen für Kinder, wer macht denn sowas? Ja, genau. Gewaltfernsehen für Kinder. Unbedingt, das kann ich vielleicht noch kurz sagen. Und zwar wird davor gewarnt, gewisse Worte zu benutzen, die zu komplex sind. So Begriffe wie. Solidarität. Deswegen liest sich das auch alles so wie das gute Kita-Gesetz. Ja, weil es muss ganz einfach sein. Ja, zum Beispiel statt Solidarität. Soll man irgendwas nehmen, was körperbetont ist, was die Sinne betont? Man hat die Hände, man fasst sich gegenseitig an, Hand in Hand arbeiten, statt Solidarität. So, das ist ein Beispiel für, wie dies umgeformt und geframed werden soll. Wenn ihr mal Methodologie, die ich gerade runtergerattet hatte. Ja. Wenn ihr mal ein gutes Beispiel für ordentliches Framing haben wollt, überlegt euch, warum Merkel manchmal Mutti genannt wird. Oh je. Ihre Mutter war streng, hat euch erzogen, hat euch aber immer geliebt, war immer für euch da, hatte Autorität, verlangte Disziplin und war aber immer gütig. Das ist das, was eine Mutter macht. Und wenn dann jemand Mutti genannt wird in der Politik, ja, das ist Framing, das ist Beeinflussung. Ja, das in die Welt gesetzt hat, dafür gesorgt hat, dass es verwendet wird, in Umlauf gebracht hat, der hat Ahnung von Politik. Ich will nicht, dass einfach alles politisiert wird. Könnt ihr bitte mein Kind, meine Oma und meinen Stammtisch in Ruhe lassen? Ja, du klingst schon wie einer von diesen Gamern. Wir wollen keine Politik in unseren Spielen. Das Private ist politisch, Dennis. Es gibt einen Unterschied zwischen Politik irgendwo drin haben und etwas politisieren, okay? Politisieren Och, das ist heißt... Doch, das ist doch alt-right. Nein, Mann, politisieren... Das sind doch alt-right-Argumente, Dennis. Mann. Etwas politisieren bedeutet, dass du es auflädst, okay, so dass alle anderen Aspekte komplett in den Hintergrund gestellt werden und nur die Politik wertvoll ist. Und das ist so etwas, wo du dann halt einfach Sachen Sachen bestimmen kannst, ja. Aber Politik in etwas reinbringen ist was anderes. Das ist einfach so sagen, weißt du was, so lass mal irgendwie über ein politisches Thema hier reden. Weißt du, das ist was anderes. Politisieren ist Politik in was reinbringen, aber halt im Kern für immer verändern. Weißt du, so nicht einfach nur kurz mal betrachten, so. Also Demokratie statt rechenschaftsfreie Echokammern. Ja, rechenschaftsfreie Echokammern. Okay, aber da oben stand irgendwas, hier, scroll mal ein bisschen kurz hoch, bitte. Rechenschaftsfreie Echokammern, ne, Chris? Ja, dazu wollte ich noch kurz was sagen, bevor ich jetzt irgendwo hin scrolle. Okay. Also wenn ich das lese, rechenschaftsfreie Echokammern, dann fallen mir sofort wieder diese ganzen Funk- und ihre Kritiker, und wir nehmen das ja alles ernst, Sachen ein, mit diesen ganzen Schmarrn von wegen so, ja, also, wir wissen gar nicht, was ihr meint. Die Susi Greim ist eine meinungsstarke Feministin. So. Weißt du, so, Alter, das Öffentlich-Rechtliche soll sich mal irgendwie eine eigene Plattform aufmachen, ey, kein Bock. Weißt du, so, warum werden so Leute halt wie Funk unterstützt, weißt du, wieso? Warum? Ja. Na, ich hab's jetzt gerade übersprungen. Da ging's um Informationsanarchie. Das war so ein Punkt. Das fand ich echt lustig. Da hier bleib stehen, da gemeinsamer Rundfunk statt Informationsanarchie. Oh. Weißt du, so, Informationsanarchie. Ja, das heißt, jeder kann auf YouTube am Ende seine Meinung sagen und über 500 Leute können das sehen, oder was? Stell dir das vor, es ist Informationsanarchie. Ja, so, du hast Leute, die dafür nicht irgendwie einen Festbetrag, der gesetzlich durchgezwungen wird, verlangen, dafür, dass sie Informationen ins Internet stellen und jeder sich ein Bild machen kann, davon, wie er es kann, wie er es will und, boah, nein, Alter, gemeinsamer Rundfunk, das ist das, was wir brauchen. Und das Interessante ist halt Stadt, weißt du, so linguistisch gesehen bedeutet ja das Wort Stadt, wenn ich es richtig verstehe, so ein Ding von entweder oder, weißt du, entweder gemeinsamer Rundfunk oder Informationsanarchie, es gibt nichts dazwischen. So, entweder haben wir nur Staatsfernsehen oder wir haben Informationsanarchie, wenn wir keinen gemeinsamen Rundfunk haben. Ist ja, so? Das ist sehr einfach gestrickt. Ne? Es wirkt irgendwie ein bisschen propagandistisch. Es ist Propaganda. Ein bisschen. Menschlich exzellent deins. Wir sind deins. Alter, ich will das nicht. Geht weg, Alter. Lieber selbst denken dürfen. Das klingt echt wie die DDR. Es tut mir leid. Also das ist wirklich so... Ja. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, irgendwie von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen, ja, antifaschistischer ja. Schutz, weil das ist, ja. Das kommt irgendwie alles zurück. Also, das ist 1:1, ja. Also, Mann, ey, die Leute, das ist eigentlich so richtig Quatsch, Mann. Das ist so am liebsten selbst denken, dann kritisch nachfragen. So nachfragern. Da steht fragern. Linguistisch, Alter! In Berkeley sagen die Kids in Berkeley sagen das so, OPEX, das macht dich nicht lustig, ja. Okay, ja, gut, okay, das ist wohl linguistischer Sprachfehler, so, weißt du, so, uff. Das ist eigentlich nicht Deutsch, das sieht nur so aus. Fuck, Alter. Am liebsten selbst denken dank stabiler Information. Also die Information, stabil, die du mir gerade gegeben hast, war richtig stabil, Alter. Richtig stabil. Ja, vor allen Dingen am liebsten, also muss nicht sein, so, kannst du auch andere Leute für dich denken lassen. Ja, genau. So stabilen Informationen lieber selbst denken, in Klammern dürfen. Weil die ARD ist ja lieb zu dir, die erlaubt dir, dass du so selbst denken darfst. Axel Springer und so, die verbieten dir das. Das ist halt echt einfach wie so eine Reise zum Mittelpunkt der Hölle, Alter. Was kommt da jetzt zum Schluss? Ich habe richtig Angst schon, wirklich, ehrlich. Demolition Man. Darauf läuft es hinaus. Demokratie schonend, kein Husch-Husch bei Informationen. Kein Husch-Husch bei Informationen, Mann. Warum müssen die mit mir reden, als sei ich ein Kind? Warum sind die Sätze irgendwie länger als 5 Worte, Mann? Vor allen Dingen erinnere ich mich da nochmal wieder an den feinen Herrn Ebmeier vom SWR, der da uns damals diverse Leute interviewt hat zum Thema Gamergate und auch bei allen gemeint hat, ja, ich habe keine Zeit, es muss schnell gehen, so tralala. Weißt du, so, ich habe mal gestern irgendwo gelesen, dass sich verschiedene Journalisten der Öffentlich-Rechtlichen schon dagegen ausgesprochen hätten, also beim Fleet zu arbeiten. Also vielleicht geht es auch in die Richtung. Na gut, wenn das jetzt erstmal rausgekommen ist, würde ich mich auch dagegen aussprechen. Ja, okay. Andere wollen Geldgewinne. Wir wollen Kulturgewinn. Wollt ihr mich mal am Arsch lecken? Ihr macht euch die Taschen voll. Ja, vor allem, wir wollen Erkenntnis gewinnen. Also tut mir leid, das ist ja wirklich das Problem, was ich auch immer sage. Wenn ich mir die Tagesschau angucke, das ist kein Erkenntnisgewinn. Das ist ein bisschen Spin und ein bisschen Info, aber kein Erkenntnisgewinn. Keine großen Zusammenhänge, gar nichts. Schade. Ja, gut. Außerdem ist das einfach lächerlich zu Zeiten, wo alle zwei Wochen gefühlt irgendwer von den Vorständen von denen sagt, sie brauchen mehr Geld. Sonst wird das alles eingeschränkt. Ne? Da ja, ist schon nur noch schwarz-weiß und wir können den Silbereisen nur noch zweimal im Jahr engagieren. Die sollen es mal einschränken. Aber die sollen mal voll in jedem Bundesland irgendwie die Hälfte der Radiosender abschaffen oder sowas. Das, wenn ich eine Einschränkung sinnvoll wäre, dann könnte man aber der Geld verteilen. Freien Rundflug zerplatzt jeden Tag um 20 Uhr die Filterbubble. Lest das Buch Filterbubble von Elli Pariser. Da wird drinstehen, wenn ihr den Büchern, die er empfiehlt, folgt oder einfach nur sein Wort für voll nimmt, weil er zitiert sehr viel, also wahnsinnig viel in dem Buch. Der schreibt ganz genau, dass genau so eine Kacke nicht gut ist. In dem Buch steht das da drin. Filterbubble, also wortwörtlich. Ja. Wenn du dem Schlagwort hinterhergehst, dann ich. Und dabei ist der Typ eigentlich eher so Democrat Leftist MoveOn.org. Ja, zu glauben, man wäre nicht von der Filterbubble betroffen, ist eine eigene Bubble für sich. Oder? Ja, weißt du, unsere Redakteure strengen sich für die Bürger an, andere für den Profit. Ja, aber so, weißt du, so das eine schließt das andere nicht aus. Die Redakteure können sich gern für die Bürger anstrengen. Das ist super, das irgendwie will ich auch nicht verneinen. Aber zusätzlich auch für den Profit. Ich finde es so interessant, dass sie den Leuten da gar nicht einreden, dass es BürgerInnen oder so sein muss. Wahrscheinlich, weil sie auch schon wissen, dass das nicht die einfache Sprache ist, mit der man die Leute auf ihre Seite zieht. Ja. Ja, ne? Oh, für eine selbstständige Gesellschaft. Ja, also das ist so, die merken nicht, dass es echt krass ironisch ist. Für eine selbstständige Gesellschaft, aber mit uns bitte vorne dran, damit wir eure Filterbubbles um 8 Uhr abends jeden Abend zerplatzen lassen können. Ja, wir sind gut. Kannst du noch mal bitte irgendwie so ein, zwei Paragraphen hoch, da war ein Satz, den ich nicht verstanden habe. Es ging um Eltern. Kann da mir vielleicht noch mal jemand... Da, stopp. Wir nehmen die Information... Ihre Eltern ernst. Egal, wo sie leben. Der Praktikant soll irgendwie noch ein bisschen dran schreiben, Mann. Was soll denn das, Alter? Weißt du, dann kommt so vom ARD, ja, das ist nicht die fertige Version, Mann. Was soll das? Das sollte niemand sehen, Mann. Wir nehmen die Bildung ihrer Mitarbeiter ernst, egal, wo sie einschalten. Wir nehmen den Schutz ihrer Kinder ernst, egal, wann sie einschalten. Was bedeutet das? Was zum Teufel bedeutet das? Meinen die damit etwa, meinen vielleicht, dass du so als Besitzer einer kleinen Firma ruhig schlafen kannst, weil die ARD deine Mitarbeiter weiterbildet? Ja. Was denn? Nehmen wir doch auch GEZ-Zahlen, deswegen. Also nicht GEZ. Was sind das denn für Sachen da, die Slogans? Andere wollen Geld gewinnen, wir wollen Erkenntnis gewinnen. Andere wollen Geld gewinnen, wir wollen Kultur gewinnen. Ja, da haben wir Gewinne, Gewinne, Gewinne, Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ach man, Alter. An Weltraumaffen-Stream zerplatzt jeden Tag um 18 Uhr die Filterbubble des freien Rundfunks. Jeden Alter. Tag, ja. Jeden Tag ein Innovationsgewinn, ja. Ja, Affentum bedeutet Liebe und Frieden. Unterwerfe dich dem Affentum. Wir nehmen den Schutz ihres Waldes ernst, egal wann er gerodet wird. Egal, wo sie leben. Ja, Alter. Alter, andere wollen Geldgewinne, wir wollen eine Streaming-Lizenz. Weißt du? Ich meine, keine Ahnung, wenn es nicht 1984 ist, keine Ahnung, 1984 ist überbenutzt als Metapher, aber einfach der Kontrolle durch wir. Sprache. Aber was ist das denn weißt du? Da? Kein Demokratiekapitalismus? Kein Rundfunkkapitalismus? Kein Informationskapitalismus? Habt ihr sie noch alle? Nein, Demokratie-Sozialismus, Rundfunksozialismus und Informationssozialismus. Ja. Weil bei denen im Kopf Kapitalismus ein schmutziges Wort ist und das sagt einiges über deren geistige Haltung aus. Kein entdemokratisiertes Rundfunksystem. Heißt das, da fressen sich dann nicht mehr die Vertreter von Kirchen und irgendwelchen Verbänden an den Buffets satt oder kann was? Kann man das denn abwählen oder was? Weißt du, dieses, oder der Spruch hier, Rundfunk besser selbst machen und politisch nachhaken besser selbst, Politik und Wirtschaft im Auge behalten besser selbst machen, so da, für eine selbstständige Gesellschaft. Noam Chomsky hat mal drüber gesprochen gehabt, wenn ich mich recht erinnere, so wie halt eine Gesellschaft unter Zensur so nach und nach halt existieren kann und wie man sich da rein entwickelt. Nämlich, der Staat muss eigentlich einfach nur ein Thema raussuchen, in dem man innen drin sich über alles unterhalten kann und alle möglichen Meinungen drin vertreten. Aber über andere Themen geht das nicht so leicht, weißt du, so oder darf man gar nicht, weißt du? So genau das ist es. Du kannst dich innerhalb von vorgegebenen Themen, die das Öffentlich-Rechtliche, der Rundfunk dir da gibt, darfst du dich informieren können, weißt du? So, aber ey, das ist doch so schlimm. Es fühlt sich für mich echt doof an, das zu sagen. Objekt, sich nicht dem Affentum unterwerfen, bedeutet Verrat an der Menschheit. Kein Affentum-Kapitalismus. Aber auch der Glaube, dass sie sich da aushalten könnten aus kapitalistischen Strukturen, ist doch lachhaft. Ja, sie gehen da im Prinzip mit einer Menge Geld in der Hand voran und versauen die Preise. Ganz einfach. Das ist so eine Art fast schon monopolistisches System, das sie da aufgebaut haben. Außerdem gerade mit dem Funkkanal haben sie sich ja auch diverse Sachen da eingekauft, die eigentlich schon erfolgreich waren. Das wird denen ja auch ständig vorgeworfen. Ich sage nur GMTU. Kapitalismus wäre ja vielleicht ganz gut schon an der Stelle, wenn es dann vernünftig laufen würde oder sauber laufen würde. Ich würde sehr gerne meine GEZ-Gebühren an jemanden geben, der tatsächlich gute Medien schafft. Also zum Beispiel den Gunnar Kaiser, der macht superklasse Videos, aber für sowas habe ich keine Lust. Ich will denen mein Geld nicht geben. Ja. Die sollen das auf freiwillige Basis machen. Das System dort hat ausgedehnt. Wenn die Leute so einen Kram in den oberen Reihen rumreichen, also sorry. Also ja, vor allen Dingen, was ist dieses ganze FIFA-rechte Scheißzeug? Was ist das, Demokratie oder was? Kein Kapitalismus? Was soll das sein? So, warum läuft das in der ARD und ZDF? Ja, kommen wir eigentlich raus. Wenn, wisst ihr, das hier ist wortwörtlich die Definition von Subversivität. Das ist subversive Propaganda. Wortwörtlich. Wenn ihr das da nicht sehen könnt, dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es dir sonst erklären kann. Du bist demoralisiert. Wenn dir das nicht als subversive Propaganda wenn es dir nicht auffällt, willst du es nicht sehen, schläfst du es nicht schlimm, du darfst auch schlafen. Also ich meine nur, das da ist per Definition subversive Propaganda. Wenn du mal auf Seite 35 nochmal hochscrollst, also es ist wirklich schwierig, da viele Zitate rauszubringen, weil es ist alles ein Knaller, aber Seite 35 ist genau das, was du gerade gesagt hast. Da muss man auch nicht mehr sagen, dass kurz nochmal, wo wir unten jetzt sind. Propaganda, das ist Propaganda. Kurz nochmal, bevor wir da jetzt hingehen, weil wir ja gerade hier unten sind, das ist übrigens auch das allerletzte hier von dem ganzen Pamphlet. Also diese Aussage mit dem Demokratiekapitalismus, Rundfunkkapitalismus, Informationskapitalismus, das ist das allerletzte hier in diesem ganzen Pamphlet. Und wir haben ja vorhin schon ein paar Mal dieses Zeug gelesen mit den Narrativen, und das ist ja dieser Begriff Narrative, den habe ich zum ersten Mal während Gamergate gehört, und seitdem hat er auf jeden Fall eine riesige Karriere angetreten, und jeder Heini, der von früh bis spät über Narrative redet, muss sich nicht wundern, wenn man seine Berichterstattung nicht ernst nimmt. So, 35. Das ist aber jetzt auch nur ein Narrativ von dir jetzt. Nee. Ja, bei einem tatsächlichen Kaufgeschäft wie dem Einkauf von Medienangeboten, ob mit Geld, indirekt mit Daten oder durch das Inkaufnehmen von Werbung oder Media Bias, macht diese Frage Sinn, denn die Vor- und Nachteile der Handlung sind direkt kausal durchdenkt und erfahrbar. Lohnt sich der Preis X für das Produkt Y? Das genau abwägen können der Verhältnismäßigkeit oder Unverhältnismäßigkeiten von Preis und Produkt ist das, was im Alltag unseren Kaufentscheidungen zugrunde liegt. So zumindest unsere prototypischen Verständnis der Situation. Ja, okay, weiter. Zwei Absätze runter, da fängt es an. Also es geht im Endeffekt um das Framing, dass man den Eigennutz machen soll. Ja, also hier. Unser Eigeninteresse an der gemeinsamen Rundfunkinfrastruktur der ARD ist umfassender. Denn sie ist die Grundlage unseres privaten und wirtschaftlichen Wohlergehens. Und zwar sowohl dann, wenn wir selbst vom freien Zugang zum gemeinsamen Programm Gebrauch machen, als auch dann, wenn wir das nicht tun. und stattdessen nur von der sozialen, demokratischen und wirtschaftlichen Stabilität profitieren, die ARD sichert. Die Rundfunkbeteiligung ist gelebte Eigenverantwortung für die deutsche Kultur, Wirtschaft und Demokratie. Ja, als Grundlage unseres individuellen Wohlergehens. Wir sind das Volk. Wir sind der Rundfunk. Nur in einem Land mit einer stabilen gemeinsamen Rundfunkinfrastruktur kann man frei und erfolgreich leben und seine Geschäften nachgehen und nicht beim Juden kaufen. Also sie wissen aber, wann sie verwirren müssen, ne? Fug, Alter. Klare Sprache und dann wieder so ein Geseier da. Ja, wieso? Ich finde das schon relativ eindeutig. Der Rundfunk ist in uns. Der Rundfunk ist ohne uns. Ja, also Grundlage unseres privaten und wirtschaftlichen Wohlergehens und weiter unten Kapitalismus als Pfui-Pfui-Wort verwenden. Ja, ja, ja. Mhm. Klar. Also auf jeden Fall. Warum haben die Leute ein Problem damit, erfolgreich zu sein und das abzeichnen zu lassen in Form von Kapital? So, was ist daran schlimm? Was ist schlimm daran, was aufzubauen, was Leute wollen und brauchen und nicht ohne leben können? Und dann, weißt du, kannst du dir davon dein Leben finanzieren, so, weil du was geschaffen hast. Weil es doch nicht demokratisch ist, hast du doch hier gerade gelesen und gehört und dann nicht OPEX. Ja, aber dieses Produkt, was dieser Verein anfertigt, ist so toll, dass man die staatliche Gewalt braucht, um die Menschen zu zwingen, dass sie es kaufen. Ja, weißt du, so gut ist das Produkt, dass du Gewaltandrohungen brauchst gegenüber Menschen, damit man dem Verein das Geld gibt. So ein tolles Produkt. Das kann man applaudieren. Ja. Wie bei den Feministen, ne? Die, hier heißt es ja im letzten Satz, nur in einem Land mit einer Bla kann man frei und erfolgreich leben. Und die Feministen heißt es ja immer, nur also irgendwie Geschlechtergerechtigkeit wäre Voraussetzung für Demokratie oder so. Das ist falsch und nichtssagend. Ja? Vor allem, wenn es um diese ganze Sache geht, davon, dass man irgendwie Informationen zugänglich machen will und so, wir sind ihr und keine irgendwie Rundfunkkapitalismus, ne? Was soll denn bitte diese Streaming-Lizenz sein, außer Rundfunkkapitalismus? Ja, das ist Zensur, ja. Aber da musst du jetzt auch mal vorsichtig sein. Die ARD ist ja nicht direkt für die Streaming-Lizenz zuständig. Das ist ja eine politische Geschichte. Ja, das weiß ich, das verstehe ich auch. Klar, es geht mir eher darum, dass man halt daraus schon so weit Profit schlägt, weil nämlich die ARD durch die Finanzierung, die sie gesetzlich bekommen muss, ja, sich die Lizenzen gönnen kann, so viel sie wollen, ja, so, aber dafür dann andere Leute, die sich das nicht leisten können, halt eben nicht mit an dem freien Markt der Ideen teilhaben können, weißt du, so, das ist doch eigentlich das, dieses kritische, problematische Ding am Kapitalismus, was die hier meinen, weißt du, deswegen stellen sie sich ja auch inhärent dagegen, ja, so, dass Kapitalismus halt Leute dann ausschließen würde, so, vom freien Markt der Ideen. Ja, aber selbst sind sie gegen Informationsanarchie. Was soll das überhaupt bedeuten? Ach, nee, Mann. Oh. Boah, nee. Das ist mir zu doof, ey. Ich mag den Rundfunk eh nicht und jetzt erst recht nicht, ey. Und dann haben die Leute dann auch noch so den Nerv zu sagen, ja, hier, das könnte den Rechten wieder in die Hände spielen. Ja, sorry, ihr habt größere Probleme, als dass es irgendeiner Gruppe in die Hände spielen könnte. Ihr wurdet dabei erwischt, wie ihr irgendwie Scheiße am Stecken habt und das Einzige, was ihr sagen könnt, ja, aber hier die Klopapierindustrie, die profitiert davon, dass wir Scheiße an den Händen haben. So, ja, geil. Das spielt auch den Liberalen in die Hände, weil jeder, der liberal ist, wird das sehen und sagen, bitte nicht, hört auf damit. Ja, Liberale sind doch eh alles Alt-Righter, Alter. Alles Rechte. Weil alles andere so weit nach links gerutscht ist, Alter. Immer diese scheiß Bevormundung. Ich habe keinen Bock drauf. Ich hatte schon bei Merkels Ansprache von irgendwie, wir schaffen das, keinen Bock mehr auf dieses Land, Alter. Was ist das für eine Politik? Wieso diese Bevormundung? Wenn dich die Geschichte mit dem Overton-Window nach links rutschen interessiert, wäre es interessant, die Frankfurter Schule zu lesen und auch Gramsci. Nur so als Tipp. Ja, ne? Hier, es ist meine Aufgabe, hier mit jüdischer Magie ranzukommen und nicht deine. Was soll denn das hier? Der Newspeak der ARD, wie wir manipuliert werden sollen. Roland Tichy. Tichys Einblick. Ah. Ja, das schlägt auch mal in dieselbe Kerbe. Genau, das kommt aber halt aus einer Zeit, als das Papier noch nicht in seiner Vollständigkeit veröffentlicht war. Deswegen habe ich das eingereicht, weil da schon ein paar richtig saftige Sachen drin waren. Nutzen Sie nie, aber auch wirklich nie den Frame Ihrer Gegner und nutzen Sie diejenigen Frames, die Ihre moralische Perspektive auf Sachverhalte deutlich machen, immer und immer wieder von Interview zu Interview, von Debatte zu Debatte, von Schriftsatz zu Schriftsatz. Und dann, beim dritten, vierten, fünften Mal ergeben sich Einschleifprozesse im Gehirn und ein Wiedererkennungseffekt, egal ob die Sache wahrhaft ist oder eine Lüge. Und dann sagt das Gehirn irgendwann, ist mir viel zu anstrengend, das ist für mich jetzt eine Wahrheit. Genau so funktioniert Propaganda, lieber Aldi. Ja, da platzen die Filterblasen, würde ich mal sagen. Ne? Also. Ja, Framing ist ja auch nur ein anderes Wort für Spinning. Und was ist Spin? Ja, Propaganda ist auch Spin. Nicht jeder Spin ist Propaganda, aber jede Propaganda ist Spin. Man mag nicht glauben, dass die Frau sich in ihrer Ausbildung explizit mit Goebbels sehr auseinandergesetzt hat. Ne? Allerdings muss ich eine Sache sagen, es stimmt. Man sollte nicht die negativen Frames von anderen übernehmen. Das, also da vielleicht, um mal was Positives zu sagen, allgemein, das finde ich ist gut, weil ja dieses Framing genutzt wird. Und wenn man dann in die Kampfbegriffe von Leuten übernimmt, ja, oder gegen Kampfbegriffe argumentiert, ja, dann stärkt man deren Framing noch. Das stimmt ja leider. Aber das ist halt eine Propagandataktik, die man nicht benutzen sollte. Was im Frame irgendwie gut ist, dass man verschiedene Sachen aus verschiedenen Perspektiven tatsächlich mal sehen kann. Und ja, das eben nicht so gut ist, dass man es eben häufig nicht macht, sondern eben die anderen Perspektiven lieber ausdrängt und versucht, auf seinem Framing zu beharren oder auf seinem Narrativ. Oh. Ja, außerdem so ist halt es schon. Ja. Es ist halt auch schon wieder so ein wunderbare. Ja, mit diesem, was Preis gerade gesagt hat, was eigentlich gut ist, ich meine, das reden sie ja schon die ganze Zeit. Das hat ja auch die Dingens hier, die Österreicherin auf der Republika dieses Jahr wieder, die hat ja die Wähling da rangezogen, um zu sagen, sozusagen, ja, hier dies, das und jenes, da brauchen wir uns gar nicht mit beschäftigen, weil das sind ja einfach nur Frames von irgendwem. Und das ist halt auch so eine Taktik, die sie dann wieder fahren, zu sagen, irgendwie so, ja, das ist ja alles nur Sprachtrick und Agenda und so. Und deswegen braucht man da ja gar nicht drauf eingehen. Du hast. Nee, so meine ich das nicht. So meinen die das aber. Okay. Und, okay. Und du hast das böse Wort X gesagt und deswegen braucht man da uns gar nicht weiter mit beschäftigen. Er hat Zwangsgebühr gesagt, steinigt ihn, das ist Haram. Ja, aber das ist halt schon was Wahres dran, wenn man so einen Begriff wie Zwangsgebühr benutzt. Man sollte solche Kampfbegriffe nicht benutzen, wenn man an einer faktischen Aufklärung besonnen intellektuell irgendwie interessiert ist. Das ist der Punkt. Man soll nicht das Frame des Gegners nicht nur übernehmen und durch sein eigenes Frame ersetzen, sondern man sollte es vielleicht versuchen, neutral auszudrücken. Aber so. Das ist doch eine Gebühr, zu der ich gezwungen werde. Ja, aber alleine, dass du das sagst, weißt du, aber warum soll ich lügen? Weißt du, Preis? Nur damit ich nicht einen Begriff benutze, den die AfD oder so auch benutzt, deswegen verstehe ich nicht. Also das ist mir gar nicht. Wenn du daran interessiert bist, nicht irgendwelche falschen Assoziationen zu wecken, dieser Begriff wird von zwei Gruppen komplett unterschiedlich interpretiert. Die einen lehnen ihn total ab, die anderen befürworten ihn total. Ja, dann nimmst du einen, wenn du wirklich daran Interesse hast, irgendwie alle zusammenzubekommen, dann nimmst du natürlich einen nicht vor irgendwie besetzten Begriff. Aber das meine ich doch nur. In der das ist zumindest meine Empfehlung für alle, die irgendwie an Erkenntnisgewinn interessiert sind und an Umsetzung. Ja, das stößt bei mir auch ein bisschen sauer auf, weil da erinnere ich mich direkt wieder an die Gamergate-Zeit. Ja, aber ich meine, man legt sich damit teilweise selber Steine in den Weg. Das sage ich einfach nur. Ja, aber ist es nicht wichtiger, wahrhaftig zu bleiben? Ja, das einmal, und ich finde es irgendwie, die Frames sind ja auch von anderen Leuten. Also, das hat doch mit Wahrhaftigkeit nichts zu tun. Das hat doch nicht mit Wahrhaftigkeit zu tun. Wenn du sagst, es ist eine Gebühr, die zwangsweise erhoben wird, dann ist es genauso wahr, aber es ist nicht dieses eine geframte Wort. Das ist der Punkt. Okay. Es geht nicht darum, zu lügen. Und es geht auch nicht darum, es geht halt darum, es neutraler darzustellen. Also, aber wenn ich sage, es ist eine erzwungene Gebühr, ich meine, dann, wenn ich das jetzt in der Diskussion, sagen wir mal, sagen würde, dann würde mein Gegenüber doch sagen, Zwangsgebühr, erzwungene Gebühr, wo ist der Unterschied? Nein, der Punkt ist, es gibt einen Unterschied, weil es ein anderes Wort ist. Weil das ist ja, einen ganz marginalen, wortwörtlichen Unterschied, ja, aber kein dem Sinn nach, ja. Ja, was ist hiermit? Ja, das ist auch ein Artikel, wo es nochmal darum geht, aber wir haben ja jetzt das Manual gemacht, da ist nicht wirklich was Neues drin. Da hatte ich eingereicht, bevor ich wusste, also das Dokument ist halt erst kurz vorm Stream rausgekommen, deswegen das ist redundant dann jetzt. Ja. Mehr als 2200 Menschen verlieren ihren Jobs in einer Feuerungswelle in den US-Medien 2020, und es sind halt bestimmte Outlets betroffen, die ich niederbrennen sehen möchte, und deswegen sage ich, ich finde das eine klasse News, und hätte ich eine Spritze zu Hause, würde ich den Artikel ausdrucken, klein reimen und mir direkt in die Vene injizieren. Ja. Aber Abel, denk doch an die Kinder und denk doch an dein Kind und deine Frau, lass denen auch so, was übrig, was soll das? Mann? Soweit richtig, ich möchte noch hinzufügen, ich möchte aber, dass die Leute wieder auf die Füße fallen, dass sie jetzt lernen, wie man programmiert und dann ein glückliches Leben weiterhin führen. Lernt, wie man programmiert. Ach nee, ihr seid doch echt böse, okay? Da haben die Leute ihren Job verloren, okay? Das ist nicht gut. Das ist nie gut, okay? Die Wirtschaft, die leidet darunter. Ja, nee, eigentlich nicht so wirklich, aber egal. Hasskommentare schaden der Glaubwürdigkeit. Sollten sie vielleicht in Amerika mal den öffentlichen Rundfunk einführen, weil ich hab irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich weiß gar nicht, woher ich das weiß, aber ich glaube, die sind für den wirtschaftlichen Erfolg und überhaupt alles Gute in Deutschland verantwortlich. Ja, besonders alte BuzzFeed, Alter. Hasskommentare schaden der Glaubwürdigkeit. Kommentare unter Artikeln von Online-Medien sorgen nicht nur dafür, dass der jeweilige Artikel negativ bewertet wird. Die Glaubwürdigkeit des Mediums an sich leidet. Aha. Oho. Ja, nicht nur, dass die Leute so frech sind, ihre Meinung im Internet öffentlich zu teilen. Sie schaden auch noch den armen Medien, ja, unter die sie da kommentieren. Also wenn du beim Spiegel irgendwie schreibst, dass der Augstein ein Idiot ist und keine Ahnung hat, dann wird der Spiegel dadurch unglaubwürdiger. Also es ist wie die Geschichte mit dem Jungen, der Wolf geschrien hat, aber der Junge, der das geschrien hat, ist eigentlich das Opfer und die Gesellschaft ist das Problem. Okay, gut. Schön. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, dass ich das auch mal verstehe so. Ja. Und die einzigen Möglichkeiten, die der Deutschlandfunk hier sieht, sind harte Moderation oder Abschalten der Kommentarfunktion. Okay, ja. Das Internet von morgen wird immer erstrebenswerter, habe ich das Gefühl. Top, super Einstellung. Also, man checkt noch seine Meinung, die man da verbreitet, Blödsinn ist, aber das kommt nicht in der Tüte, ne? Ja, das ist schlecht für unsere Glaubwürdigkeit, wenn man hier drunter schreiben kann, dass wir Quatsch erzählen, warum. Ja, genau. Stimmt sogar, aber... Oh mein Gott, ich habe jetzt so gerade Flashbacks, Alter. Eindeutig ich habe Flashbacks mal von Anita Sarkeesian beim UN mit dem, weißt du, so, it's a grind. So, ja, so daily grind of you liar, you suck. Ja, ja Alter, oh, Alter, warum befinde ich mich in einer fucking Schleife, Alter? Warum? Und das Ironische ist ja dann auf Facebook teilen, auf Twitter teilen. Bitte, bitte teilt uns, ja. Oh je. Kommentar. Blogger sind tot, Blogger müssen nicht mehr eure Zielgruppe sein. Kein Zutritt zur Tagung. Das ist ein Follow-up zu der Geschichte mit der Tagung Rechte Strukturen in der DDR-Aufarbeitung. Ich denke, ihr erinnert euch noch, das war eine Tagung, die hat die Amadeo-Antonio-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Berliner Senat und so auf die Beine gestellt. Da soll es darum gehen, wie die DDR-Aufarbeitung von Rechten instrumentalisiert wird bei uns. Ja. Stichwort Hubertus Knabe, der Leiter der KZ-Gedenkstätte Hohenschönhausen, der da entmachtet worden ist. Du hast gerade KZ-Gedenkstätte gemacht und gesagt, du meinst wahrscheinlich. Aber in Hohenschönhausen war doch auch ein KZ, oder? War das? Also, es ist auch eine Gedenkstätte für die Opfer der Stasi, aber ich meine, es wäre vorher ein KZ gewesen. Ach so, aber, ja, da bin ich vielleicht falsch informiert. War's doch. War's doch. Ja, der ist da ja entmachtet worden. Und jetzt war halt diese Tagung, die wunderlicherweise ganz schnell ausverkauft war, sozusagen, auch wenn es nichts gekostet hat, da hinzugehen. Also es gab ganz schnell keine Plätze mehr, ein Haufen Interessierte, vor allem aus der, ja, aus der journalistischen und politischen Ecke, sind da nicht reingekommen. Hier lesen wir jetzt auch, dass Reportern der Zugang verwehrt worden ist. Also von den Leuten, die sich ganz schrecklich aufgeregt haben, als die AfD gesagt hat, wir wollen eure tendenziösen Berichterstatter nicht mehr auf unserem Parteitag, kommt jetzt hier, nee, kein Zutritt, alles geheim, alles intern. Und halt nicht wenige Leute, es gab auch einen Filmbeitrag von der AfD, die da auch vor Ort gefilmt haben. Und da waren einige Leute dabei, die selber halt unter der Stasi wohl auch gelitten haben, die Stasi-Opfer waren, und die haben sich alle sehr, sehr traurig darüber gezeigt, dass eine Person wie Annetta Kahane da jetzt auf einmal so eine Rolle hat in der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit, dass das eigentlich nicht sein kann. Und ja, wie gesagt, also hier dieses, wir lassen keinen rein, auch die Presse nicht und so, das ist für mich schon wieder so ein bisschen, geht schon wieder in die Richtung der Methoden, die da leider bekannt sind. Ja, mal wieder politische Bildung, ne? Das Thema haben wir auch häufiger hier. Mhm. Also ja, auch ein... Schrieb gerade jemand, dass... Mensch, was hat er denn geschrieben? Dass die sich als Privatpersonen ausgegeben hätten. Von Amadeo Antonio Stiftung. Ja, das hatten wir ja auch gesagt. Das hatten wir ja vor einer Woche oder zwei Wochen, als wir darüber geredet hätten, auch gesagt, dass das quasi so auf irgendeiner anderen Webseite war und da irgendwie drauf stand, so Annetta Kahane ist dabei. Und dann das Logo von der Amadeo Antonio Stiftung. Aber nach dem, was ich jetzt in diesem Video von der AfD gesehen hatte, gab es da irgendein Klingelschild, wo Amadeo Antonio Stiftung drauf stand. Also es sah schon so aus, als ob das irgendwie in deren Räumen stattfindet. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Eindruck war, den die AfD da nur erwecken wollte. Oder ob das tatsächlich so ist. Aber ja. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, aber letzten Endes ist es ja auch eigentlich relativ egal. Also. Ja. Deine öffentliche Veranstaltung sollte der Presse auch zulassen sein. Ja, und die haben wir wieder mal das ISD. Dieses, wie war das Institut? Oh, ich kann es nicht lesen, ist so klein. Wie heißt die, Strategic Kaspar? Dialog, glaube ich, ne? Genau, Strategic Dialog. Das sind die Leute, die Öffentlich-Rechtlichen ständig mit irgendwas zur Hasssprache, Internetverrohung etc. mit Munition beliefern, warum das Internet ganz schlimm ist. Und jetzt, ich finde allein den Titel, ich habe es eigentlich nur wegen dem Titel schon, The Battle for Bavaria. Also es geht hier drum, dass internationale Russen-Hacker und Chinesen-Hacker und wo sie alle herkommen, die wollen den bayerischen Landtagswahlkampf beeinflussen. Ach, ja. Und ja, und hier neben sehen wir auch die andere, es gibt tolle Broschüren, Smearing Sweden, ja? International Influence Campaigns in the 2018 Swedish Election. Also ich wette, wir finden hier auch was zum irgendwie the hard fought war for the Stadtrat auf Hintertupfingen oder so. Weil davon leben diese Leute. Und ich finde es traurig, dass die auch von unseren Gebühren davon leben. Und wer sich das gerne durchlesen will, der kann das auf der Seite des ISD tun. Ich tue es mir nicht an. Ich finde das total interessant, dass ja jetzt hier geworben wird, dass ja außerstaatliche Beeinflussungskampagnen für Bayern gefahren werden. Und das Lustige ist, die Informationen, die man NPCs geben müsste, um sich erfolgreich gegen solche Kampagnen zu wehren, die würden auch dazu führen, dass man sowas wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr ernst nimmt. Und deswegen ist das so ein zweischneidiges Schwert, wo ich mir bei so einer Organisation denke, ja, was wollt ihr eigentlich? So, ihr braucht einen Mob, der schreit, ihr seid die Guten. Und eure Buzzwords wollt ihr an Medienschaffende weiterreichen, aber so die tatsächliche Aufklärung, die dir helfen würde, eine Beeinflussungskampagne zu erklären, das wollt ihr ja nicht rausgeben, weil das ja zu arg auch in euren Institutionen selber drinsteckt. Also bitte, ist ein Bärendienst, was er da macht. Also, ja. Und das ist noch dem Bären Unrecht getan. Genau. Ja, wie die Reaktionären auf YouTube die Medien zerstören. Lustig ist schon der zweite Artikel, der jetzt behauptet, die Medien werden zerstört. Vielleicht ist das das neue Narrativ für 2019. Home cooking kills restaurants, home fucking kills prostitution, home taping kills the record industry. Wissen wir alles schon. Ja, das ist das übliche Blabla, Stefan Molyneux, Lawrence Hutherne, Brittany Pettibone, bla bla bla, die ganzen doofen Leute von der Alt-Right. Und hier kommt der Punkt, wo ich dann einen zu viel gekriegt habe, nämlich The Reactionary Influencer Network that Lewis describes in her report originated with Gamergate. Ja. Lawrence Hutherne und hier und dieser bekloppte, wie heißt der, Alex Jones und so und alles Gavin Kinder McInnes und ja. Milo Yiannopoulos, die sind alle erst entstanden. Gamergate war so ein Urknall und in dem Plasma sind dann diese Figuren entstanden wie Molyneux und Yiannopoulos. Die haben sich da nicht dran gehängt oder so. Antifeminists within that community, led by a software developer seeking vengeance against an ex-girlfriend, began a viciously misogynist harassment campaign under the cover of a manufactured crisis over ethics in video games. Kann ich mal kurz fragen, wer das geschrieben hat? Ich würde gerne ein paar Namen suchen. Ich hab das nicht gesehen. Zoe Beery. Zoe und dann wie Bier und ein Y hinten dran. Ja, also ich weiß gar nicht. Warum? Die internationale Verschwörung der Videospielspieler, die kennen wir doch alle. Die übernehmen das Weiße Haus, sie zerstören Europa. Die internationale Verschwörung der Videospieler. Das geht ja noch weiter, ne? Gamergate eventually petered out. Blödsinn. Wir schlafen nur. But its followers had formed a coalition primed to pivot toward the ugly politics of the 2016 presidential election. And provocateurs like Milo Yiannopoulos and Richard Spencer, the YouTube commentariat saw kindred spirits. People unafraid to be contrarian, who were good at delivering anti-progressive ideas with measured rhetoric and a blasé sense of humor that shocked outsiders. In the final weeks of 2016, a handful of journalists said that the experience of watching Trump get elected felt like a Gamergate replay, down to the people involved. If you're just discovering the world of angry, anonymous online dudes masquerading as victims, Matt Lees wrote in The Guardian. Come in. Yeah, some of us have been here for a while. Yeah. Matt Lees wrote in The Guardian. Ja. Keine weiteren Fragen. Auf ihrem Twitter ist ihr gepinnter Tweet: Last night I met somebody my age who didn't know what 4chan is, and I have never in my life wanted to be another person so badly. Meine Fresse, Alter. ihre Lieblingsarbeiten. How YouTube reactionaries are breaking the news media. Sex workers protest a post back page world. Why a million people follow a woman whose channels are archangels. The prescription abortion pill we could have but don't. Added tests are out of control, says journalists in search of jobs. Say goodbye to your happy plantation narrative, okay? Jason Poland sketches in a city of perpetual motion. How Fred Perry became to symbolize hate. Früher habe ich mich über so Artikel immer noch relativ arg aufgeregt. Mittlerweile rege ich mich darüber auf, warum da nicht die Weltraumaffen drin steht. Keine Ahnung, Europa übernehmen oder Deutschland oder was auch immer. So, ich will da auch drin stehen. Ich will so ein spooky Geist sein in dem Kopf von irgendwelchen verrückten progressiven Journalisten, die Aktivisten sind. Ja, aber du bist doch ehemaliger oder immer noch Unterstützer der Gamergate-Terroristen. Damit bist du doch schon, lebst du doch schon rentfrei. Was willst du noch? Stimmt auch. Ja, aber wisst ihr, dass dort hier, Affen drinstehen? Und diese Seite hier bezeichnet sich als Media Watchdog, oder was? Das ist ja wohl der, das ist ja wohl unglaublich. Ja. Naja, es gibt ja auch so blinde Hunde, oder? Blinde Hunde. Dreibeinige, nee, oder so, weißt du? Ich glaube, Blindenhunde heißen die doch, das ist doch was anderes, oder? Nee, ich meinte schon blinde Hunde. Ach so, das sind diese Hunde, die sich dann so einen Menschen mieten, damit der ihnen zeigt, wo es lang geht, oder wie? Ja, ne? Manufactured Crisis over Essex in Video Games Journalism. Das auch noch in Anführungsstriche setzen. Ja. Ja, ne? Das ist. Es soll auch überhaupt nicht so ein Angriff auf die Person selbst sein. Es ist einfach nur so interessant zu schauen, wie die Korrelation zwischen Ideen, die Leute haben, und andere, weißt du, so Eigenschaften charakterlich, was die Person so mit sich rumträgt, so täglich. Es ist halt echt so, als wäre das so eine ganz normale Person wie du und ich und jeder so, aber hätte halt irgendwie kleine Abwandlungen, die dann, weißt du, so, wenn man ihr Platz und Zeit gibt, um was selbst zu schreiben, dann halt so Mist bei rumkommt. Ja, es ist halt echt seltsam so, aber es soll auf keinen Fall irgendwie persönliche Angriffe sein auf die Leute, wenn wir jetzt irgendwie nachschauen, wer die Leute sind. Zumindest meine ich das nicht so. Ich weiß nicht, vielleicht meint Abel das ja ganz böse so. Ja. Also im Zweifel meine ich es wesentlich böser, als es sich die Leute überhaupt vorstellen können. Also ja, im Zweifel musst du deine Unschuld beweisen, ja. So. Ja. Verfassungsschutzgutachten. Björn Höcke kommt alleine über 600 Mal vor. Ha. Okay, interessant. Okay. Ist ja nicht Bernd? Bernd. Verstehe. Andreas Kemper spricht mit der FR über die AfD als Prüffall und seine Recherchen zu Björn Höcke alias Landdorf Ladig, auf die der Verfassungsschutz zurückgreift. Das ist für mich so ein Beispiel, wo jemand irgendwie seinen persönlichen Kampf irgendwie so verinnerlicht hat, dass er irgendwie nichts anderes mehr sehen kann, offensichtlich. Dieser Kemper ist ja schon total obsessiv. Der ist ja total obsessiv, halt den Björn Höcke als diesen angeblichen, als den Mann hinter dem Pseudonym Landolf Ladig zu enttarnen, der, ich glaube, für die Junge Freiheit, oder wen hat der geschrieben? Dieser Ladig. Ich werde richtig auf, weil ich Text stelle und so ein Quatsch, ne? Ja, der hat richtig Fass aufgemacht. Ich finde es auch so geil, dass es hier geht, zwei oder drei Fragen lang geht es um die AfD und den Prüffall des Verfassungsschutzes und dann geht es nur noch um Höcke. Ja, aber ich finde so, der Bundesamt für Verfassungsschutz schließt sich hier meiner Argumentationslinie an, dass Höcke 2011, 2012 neonazistische Texte in neonazistische Publikationen veröffentlicht hat. Er hat das alles rausgefunden und nur deswegen ist der Verfassungsschutz in der Lage, jetzt endlich was gegen Landolf Ladig irgendwie zu tun. Ja. Und die FR, Teil des SPD-Medienkonzerns, gibt natürlich eine Bühne. Ist okay. Ich meine, ist alles schön und gut, kann er machen, aber ich finde diesen ganzen Umgang mit diesem Verfassungsschutzding und der AfD finde ich der Demokratie mal wieder unwürdig, weil man kann das alles machen, aber dann sticht man das halt nicht an Journalisten oder den Herrn Kemper durch, sondern man macht das, wie sich's gehört. Ich meine, gut, der Höcke, der schwätzt halt auch viel, wenn er taglang ist. Ich muss da immer sagen, also Kultur ist wichtiger als Volk, Hashtag byzantinisches Reich. Also ich kenne ja an. Kann mit dem völkischen Quatsch halt auch nicht wirklich viel anfangen. So. Ah, nein, Alter, Nassir Ahmad, Alter, bitte, Chris, einfach Warnung geben, bevor du sowas zeigst, Alter, ernsthaft so. Ich bin zwar für Meinungsfreiheit, aber das ist so eine Fehlanwendung davon. Islamisierung des Landes bedeutet Entnazifizierung des Landes. Ja, nur gut, dass unsere Meinungsfreiheit auch so, weißt du, falsche Aussagen auch einfach schützt. So, wäre doch schade, wenn wir einen Zensurapparat hätten. Nein, warte, es wäre doch schade, wenn wir einen Zensurapparat hätten, der auf emotionale und moralische Argumente hinhören sollte und man dann sowas dann entfernen würde, ne? So, wäre doch schade, Nasir, oder? Ich fände es wirklich schade, weil wenn überhaupt, dann zählen gerade solche Kommentare verdammt viele in der Meinungsfreiheit. Ich reg mich darüber auf, ich finde es doof, aber ich finde es wichtig, dass der gute Herr das sagen darf. Ja, dann weißt du genau, wo du dran bist. Die Leute sollten das Recht haben, einfach ihre Meinung mal rauszuposaunen, dann hört man ein bisschen Gegenwind, vielleicht auch mal ein gutes Gegenargument oder ein Kommentar dafür oder dagegen, was auch immer. Aber da entsteht ein bisschen Debatte und ein bisschen Bewegung in der Gesellschaft. Und wenn du halt überall nur dreimal überlegen musst, bevor du irgendwas sagst oder schreibst, das ist halt langweilig, das ist halt nicht menschlich. Das ist halt, die Menschen die Natur kaputt machen. Ja, so. Das, was mich da aufregt, so. Okay? Das, was mich da aufregt, ist nicht die Aussage selbst, okay? Es ist einfach die Assoziation, die ich schon damit habe, wenn ich solche Aussagen sehe. Nämlich, dass wenn ich jetzt drunter kommentiere und sage, genau dasselbe, was du gesagt hast, okay? So, dann irgendwie dann sage, hier, kannst doch bitte deine Aussage mit zum Archiv von anderen so kontroversen Aussagen hinzufügen auf thatsafespace.net, weißt du, so. Und dann werde ich entweder geblockt oder ausgelacht oder irgendwie, es wird scheinbar ehrlich mit mir darüber diskutiert, was ich da für eine Seite betreibe, für Meinungsfreiheit und so ein Scheiß. Und dann heißt es, nee, Moment, hi, du filterst Sachen vor, du lässt nicht einfach alles zeigen, so, selbst wenn es Spam ist, so, das ist Zensur, also sind wir doch gleich und du kannst mir nichts, haha. Ja? So, das ist das, was mich aufregt, dass er mit seinen eigenen Prinzipien nicht konsistent irgendwie konsequent umgehen kann. Weißt du, so, das ist das Dämliche daran. Islamisierung des Landes bedeutet Entnazifizierung des Landes. Nee. Nein, tut's nicht. Bitte erkläre. Weißt du, so. Oh, Mann. Sorry, Mann. Es ist halt echt einfach nix so. Was ist denn, wenn die Nazis einfach übertreten zum Islam, statt sich entnazifizieren zu lassen? Die haben sich ja immer ganz gut verstanden. Ja, natürlich. Oh Mann, ey. Die radikalen Ausprägungen des Islam, für die der westliche Lebensstil Feindbild ist und die unsere freiheitliche demokratische Grundordnung zu unterlaufen suchen, bedrohen wie andere Extremisten unsere freie Gesellschaft. Der politische Islam gehört und dann, was steht da weiter? Der politische Islam gehört. Zu Deutschland. Ah, zu Deutschland. Ja, okay. Nicht zu Deutschland. Okay. Das war es auch schon. Ich hab das Buch auf meiner Leseliste, ich bin noch nicht dazu gekommen, aber als ich das getweetet gesehen habe, dachte ich mir, das ist ein kluger Tweet, auch wenn der Herr bei der CSU ist. Also, ja. Compact tweetet, das geht gar nicht. Ein reicher Mob wütet auf den Social-Media-Kanälen von @LuisaNeubauer. Mit Hassposts wollen die Hetze sie zum Schweigen bringen und ihr Engagement beim Klimastreik stoppen. Lass dich nicht einschüchtern, Luisa. Wir stehen hinter dir. Oh ja, cool, Luisa. Danke, Mann. Ja, lass dich nicht einschüchtern. Ich dachte eigentlich, es geht darum, ihr bigottes Verhalten aufzuzeigen und zu sagen, es eignet sich nicht sehr gut zum Klimaapostel, wer halt in einem Jahr so viel fliegt wie andere Leute im ganzen Leben. Ja. Ich habe nicht mitgekriegt, dass jemand gesagt hätte, sie soll ihr Engagement aufgeben oder irgend so ein Blödsinn. Nein, das ist ja das. Du sagst ihr, sie sollen, du kritisierst sie, also kritisierst du ihr Engagement. So, eine Kritik von einem Aspekt ist eine Kritik vom Ganzen, okay? So, du kannst denke mal schon, dass es solche Leute gegeben haben wird, die gesagt haben, sie sollen mit dem Blödsinn aufhören und sich um richtige Probleme kümmern oder so. Die Frage ist vielmehr, was hat das mit Hassposting zu tun? Und das war gerade ein lustiger Verleser vom OPEX, dass er meinte Reiche statt Rechte. Weil soweit ich weiß, war das unser persönlicher Stream-Freund Don Alfonso, der so ein bisschen da reingeschaut hat und das ans Tageslicht gebracht hat, was halt mit der Dame los ist. Zum einen gibt's die quasi zu buchen über so eine Webseite, wo einem irgendwie junge Leute für die Medien angeboten werden, also alle möglichen Aktivisten, und sie ist halt zum Thema Klima und Frauenrechte. Kannst du dir die Luisa hier auf dein Podium holen, damit sie ihre Expertise von, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so, dann da irgendwie rüberbringt? Aha. Ja. Aha, also ich kann jemanden, der kapitalistische Mechanismen verwendet, anheuern, ja, sie bezahlen, sie einfliegen lassen, damit sie mir erzählt, wie schlimm kapitalistische Systeme und Strukturen und Mittel sind. Und Klima, okay. Und Klima, ja. Klima ist sowieso echt schlimm, Alter. Warum haben wir nicht einfach über... Warum bauen wir nicht einfach... Warum bauen wir nicht einfach, okay, eine Klimaanlage, aber für draußen? Ja, klingt gut. Gute Idee, Opex. Wir heizen jetzt für draußen, okay, Leute? Ab geht's, ja. Ja, aber das ist wieder so richtig, das ist das Narrativ hier. Das Narrativ in Action. Mutig, aktiv, entschlossen, Doppelpunkt. Luisa streikt für das Klima. Deswegen fallen jetzt rechte Hetzer im Netz über sie her. Ich habe mal bei der AA-Stiftung gelernt, wir gegen die, das ist Hassrede ohne Ende. Also Hassrede Level 3000. Ja, aber die. Ja, aber das sind die Guten. Die gegen uns ist was anderes. Genau. Okay. Aber die haben doch die Moral getrunken, das Moralin. Oder das Abel, kann ich auch was davon haben? Von dem Moralin? Ja. Oder ist das schon alle? Ja. Es schmeckt echt gut und du brüllst dann voll viel rum. Es fühlt sich gut an. Ja, das vom Don konnte ich hier nicht reinmachen, weil das ist ja hinter einer Paywall, nur für die Gutverdienenden. Und deswegen habe ich jetzt hier von der Frankfurter Allgemeinen grüne Klimaschützer und Vielflieger, wo das auch quasi nochmal drin steht, dass die Dame halt ziemlich gut unterwegs ist und auch nochmal darauf verwiesen wird, auf Umfragen von Leuten, die halt sagen so, ja, es ist wichtig, dass man viel reist und es ist gut, dass man viel reisen kann heutzutage. Und die überwältigende Mehrheit von den Leuten, die das bejahen, sind Grünwähler. Sehr gut, auf jeden Fall. Und ganz unten sind CDU, CSU-Wähler. Es gibt auch eine schöne Montage inzwischen von ihr, à la Kerosin-Cutter auf YouTube irgendwo, wo die Meilen zusammengerechnet werden. Das ist ein bisschen wie Ablasshandel im Mittelalter, ne? Oder, aber da gab es ja noch eine Sache bei der. Und zwar hatte sie sich fürs Europawahlkampfteam beworben bei der Grünen Jugend und da auf diesem internen Dokument stand ihre Telefonnummer auch drauf und ihre Kontaktdaten. Und das wurde von der, ja, also das wurde quasi im Internet veröffentlicht von der Grünen Jugend, unabsichtlich wohl, aber es war halt per Google zu finden und da hat der Don wohl drauf verlinkt und dann hieß es auf einmal, der hätte sie gedoxt. Mhm. Ja. Ja, ist auch das alte Spiel. Ich meine, dass das offensichtlich nicht der Fall war, ist ja klar, ne? Weil, gut, die haben es selber veröffentlicht. Ja. Ja. Ja. Was soll man dazu sagen, ne? Also, ja, der klingt doch gut, wenn du es Doxing nennst. Klingt nach Gewalt gegen Frauen oder so. Ja, das, was die Rechten wieder machen, ne? Ja. Kennen wir ja. Ja, aber Leute, wir haben hier gerade ein viel wichtigeres Thema auf dem Tisch, okay? Did it. Police issues hate speech warning as new finger pinch emoji is linked to racist far-right groups. Ja. After the white power sign, also hier das AOK sign, two more secret hate symbols are now being normalized. The MC, minority control sign, used by whites to signal covert assent to reducing POC numbers. And the best blood sign, used by whites, especially women, to signal racial solidarity over POCs. Also wenn du ein bisschen runterscrollst, dann siehst du. Ja. Ja, und der Grund, warum da steht, we did it, ist, weil nämlich schon so von 4chan im Milieu darüber diskutiert wurde, wie schnell das denn möglich wäre, dass das BBC so dämlich wie die sind, weißt du, so das Fingerpinch-Ding als ein Rechtsding darstellen würden. Haben ziemlich schnell hinbekommen, so das BBC. Applaus, finde ich gut. Also ich früher ich dachte ich mir da immer, ist das denn ethisch und tralala? Ich habe mir früher da oft Gedanken drüber gemacht. Mittlerweile denke ich mir, brennen einfach BBC. Es tut mir leid. Ihr braucht das. Ihr seid paranoid. Wenn ihr so eine Kacke rausschreibt, Alter, müsst ihr euch füttern, bis ihr platzt. Also es ist bitte auch irgendwo interessant, wie sich so politische Slogans und so Aktionen entweder verfestigen oder eben absterben. Das ist wirklich wie so Evolution halt, du kannst es in Echtzeit betrachten, so Sachen wie Milch ist rassistisch, ja, war so ein Ding, das war lokal irgendwie in Amerika, dann ist es kurz irgendwie sehr groß aufgekocht, no pun intended, und jetzt ist es hier irgendwie gar nicht vorzufinden. Wogegen aber das Okay-Zeichen auch aus Amerika halt kommt, zur selben Zeit halt so raufkam wie Milch ist rassistisch, so, und hat überlebt. So, und hat sich sogar noch weiter aufgespaltet in jetzt andere Hand-Emojis. Das ist interessant. Ja, es gibt ja das, vielleicht haben das manche Leute nicht mitbekommen, aber es hat sich mittlerweile in Amerika wirklich so verfestigt, dass wenn irgendjemand diese Okay-Sache macht, also quasi Daumen, Zeigefinger und drei Finger abspalten, so Okay, Handzeichen, wenn irgendjemand das auf Fotos gemacht hat vor ein paar Jahren, da werden jetzt Kampagnen gegen die Leute gefahren. Ja, Sportler. Ja, aber ein Hijab ist nur ein Kopftuch. Rasterpass anscheinend. Aber ein Hijab ist nur ein Kopftuch, Price. Ja, ist halt Paranoia und Mobs. Das ist Paranoia und Mobs. Und don't interrupt your enemy if he's about to make a mistake. Saul Alinsky. Also go Progressive. Geht rein in den Wahnsinn. Macht es. Also wirklich, es ist, du kannst einfach nur noch einen Kopf schütteln und dann irgendwann denkst du dir, ey, warum schüttel ich einen Kopf? Mein Gegner macht einen Fehler, ist doch klasse. Also sollen sie machen. Ja, Schulstreiks, Merkel sieht Russland am Werk. Guck mal. Ja, OPEX, was ist? Also ich muss ehrlich sagen, okay, ich bin eigentlich Geheimagent von KGB und ich werde jetzt schnell aus dem Stream rausgehen. Tschüss, ich habe keine Zeit. Ja, also diese hybride Kriegsführung im Internet ist sehr schwer zu erkennen, weil sie plötzliche Bewegungen haben, von denen sie gedacht haben, dass die nie auftreten, die immer ansetzen an einem Manko. In Deutschland protestieren jetzt die Kinder für Klimaschutz. Das ist ein wirklich wichtiges Anliegen. Aber dass plötzlich alle deutschen Kinder nach Jahren ohne sozusagen jeden äußeren Einfluss auf die Idee kommen, dass man diesen Protest machen muss, das kann man sich auch nicht vorstellen. Also Kampagnen können heute übers Internet viel einfacher gemacht werden und wir haben andere Kampagnen. Ich will da gar nicht ins Detail gehen. Und wir haben auch andere Gruppen. Ich will da durchaus Steve Bannon nennen, die nicht das europäische Modell im Sinne haben. Und dagegen müssen wir uns gemeinsam wehren. Angela Merkel. Ja, das Zitat ist übrigens nicht direkt. Sie hat nämlich in dem Video, was da verlinkt wird, auch noch in dem Zitat, in dem Text, noch Russland mit erwähnt gehabt. Also explizit wirklich genannt. Ja, so, und sie hat auch gesagt, sie hat auch gesagt, Steve Bannon erwähnt sie explizit, damit ihr nicht vorgeworfen wird, sie würde dem ausweichen. Das ist auch in dem Zitat nicht drin. Genau, ja. Also ja. Das Video ist unten auch drin, aber das lohnt sich wirklich nicht, sich das anzugucken, außer für diese zwei Details. Ja, 41. Minute, wenn es Leute interessiert. Die genau, also den Satz davor und den Satz danach sollte man sich auch anhören, weil, gut, es Kontext. Es ist einerseits ist es trivial, aber andererseits ist es auch schon ein bisschen seltsam. Mhm, ja. Ne? Warum? Ich meine, das ist ja jetzt auch nichts Neues, dass irgendwas Grünes von Russland beeinflusst werden soll. Die Friedensbewegung war mit auch beeinflusst, nicht nur, aber halt auch vom KGB. Als Propagandamaschinerie im Westen, dass der West sich raushalten soll, wo die Sowjetunion und wo China Herrschaftsansprüche stellen im Kalten Krieg. Also, ich, keine Ahnung, so, ich, ja. Also vor allem rein theoretisch würde ich da mit ihr einmal sagen, so, ja. Ich meine, das ist doch gerade diesen Fall zu nehmen, jeder weiß doch, warum das so jetzt ist. Ich meine, keiner kann verstehen, warum das so ist, aber diese Fridays for Future Sache, ja, die haben wir ja hier auch im Stream schon vorgestellt, die haben das alles vernetzt. Die haben die Infrastruktur und die Kommunikationsstruktur zur Verfügung gestellt. Haben wir hier alles aufgedröselt? Sind das jetzt Russen oder was? Guck mal, Russland ist so inkompetent, was sowas angeht. Die kommen mit ihrem eigenen Land nicht wirklich zurecht, wenn es um Kontrolle von der eigenen Bevölkerung geht. Ganz abgesehen davon, eine Bevölkerung, die kulturell anders ist, die sprachlich anders ist, die ideologisch und demografisch anders gemischt ist, irgendwie zu manipulieren, genug, dass da die Leute so massenhaft auf die Straßen gehen würden oder irgendwas passiert. Das macht doch keinen Sinn, Frau Dr. Merkel. Also man kann die Fridays for Future Aktion ja aus sehr vielen verschiedenen Richtungen kritisieren. Aber dass es von Russland erzeugt ist, ist einfach seltsam. Warum? Braucht man doch wirklich nicht. Ja, Das sind alles, das sind die Kinder Putins, die in Deutschland als fünfte Kolonne unterwegs sind. Da bin ich mir sicher. Sag mal, Leute, habe ich das falsch verstanden? Diese Greta ist doch Schwedin. Ist egal, das zählt. Das Ironische ist ja, dass Putins Narrativ innerhalb von Russland das ist, dass Europa gegen Russland ständig Provokationen macht, ja, eben weil sie so Beschuldigungen halt anstellen, wie jetzt gerade halt, ne? So, teilweise sind die Sachen korrekt beschuldigt, was großteils mit der Krim-Krise da zu tun hatte, wo das ganze Narrativ so gepusht wurde von Putin, weil guck mal, ich habe doch recht, ja. Aber jetzt erst recht, weißt du, dann kommt sowas und das spielt ihm direkt in die Hände. Weißt du, warum ist es so, dass wenn irgendwas auch im Entferntesten irgendwie assoziiert werden könnte mit den Rechten, die ja hier ideologisch der Feind sind, ne, so, das ist schlecht, ne, aber irgendwas, was Putin in die Hände spielen könnte, wer auch ja ideologisch hier der Feind ist, ja, auch irgendwie, da ist okay, da kann man dem in die Hände spielen, weißt du, da ist schon okay, es geht ja um praktisch. Ist Innenpolitik, Mama Merkel. Ja. Ich möchte auch noch eine Sache sagen. Und zwar, das Ganze ist sehr seltsam. Und vor allem, es hat meiner Meinung nach so ein bisschen den Fokus von einer Sache abgelenkt, die Frau Merkel direkt danach gesagt hat. Und zwar hat die mehr oder weniger lapidar so gesagt, so, oh ja, vor ein paar Jahren hätte es noch keiner gedacht, aber jetzt kommt ja zum Glück die EU-Armee. Also sehr lapsig von mir jetzt wiedergegeben. Ich weiß das genaue Zitat nicht. Aber sie hat danach, redet sie über die EU-Armee. Also das Zitat hier war Teil von ihrem erstens und zweitens war, ja, internationale Zusammenarbeit, EU-Armee, vor ein paar Jahren dachte noch keiner, aber jetzt, ne, und mit Frankreich der Vertrag und es geht voran. Das fand ich eigentlich viel, das ist eigentlich schon so ein Soundbite, was man so, ne, niemand hat die Absicht, eine EU-Armee zu bauen, so nach dem Motto. By the way, ich war am Freitag in Stuttgart bei den Kinderdemos da und also ich bin da nur kurz vorbei und habe mir halt ein, zwei Sprüche angehört, bin dann weitergelatscht und was ich halt gehört habe an Zitaten war, die Welt ist schön und dafür lohnt es sich zu kämpfen, die Welt ist wertvoll und ihr seid schön. Und dann haben sie Gitarre gespielt und haben gesungen schief und dann ist noch ein Satz gefallen, der hat mir gefallen. In den Medien wird gar nicht richtig berichtet. Den fand ich toll. So, aber an sich waren das halt ein Haufen Schüler und ich habe viele ältere Menschen dabei gesehen, also viele in Anführungszeichen, aber halt, ja, das waren wahrscheinlich die Lehrer. Aber mir war es auch zu blöd, die Leute anzusprechen. Da mit den Lehrern ins Gespräch zu kommen oder so und die zu fragen, Aufsichtspflicht, Rattenfänger von Hameln, das weiß ich. Wer bist du? Warum muss ich dich bezahlen? Ich, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen zynisch. Aber hier, wo wir schon bei Russland sind, fangen an, sich Fragen zu stellen darüber, dass eine europäische Mises-Ausbruch von den Russen infiltriert worden ist. Also eine Anti-Vaxxer-Group, die dann auch noch das Kremlins Agenda verbreitet hat irgendwie und ich weiß, ich fand den Artikel ein bisschen daneben, aber es ja mittlerweile ist alles Propagandakrieg, so alles ist psychologische Kriegsführung und nichts also, ist wahr. Wollen die damit sagen, dass die Russen in die westlichen Anti-Vaxxer-Kreise gegangen sind, um die Chance einer Masernepidemie in Deutschland zu erhöhen oder was? Ja, das ist genauso wahrscheinlich, wie das SIFT-Twitter vom Iran unterwandert wurde. Ja, SIFT, das war, ja. Aber das ist doch so ein, ich weiß doch überhaupt nicht, ob sowas funktioniert. Das ist so ein Dr. No-Plan, oder? Also. Ja, gut, ein Stück weit funktioniert so Unterwanderung schon. Aber es ist halt so, dass du ungefähr 100 Projekte hast und 2, 3 erfolgreich sind. Das ja, ist im Grunde wie beim Shitposting. Anti-Vaxxing sind doch, also ich meine, darüber lachen die Leute doch genau wie über Homöopathen, Reichsbürger und Flugscheiben, oder? Chemtrails, ja. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Ach, es gibt aber so was, zu Chemtrails, gibt es halt echt. Die kannst du ja beeinflussen. Und das Ding ist halt, ich, Ich weiß, es heißt über Kulturmarxismus seine Verschwörungstheorie. Wie oft hat mir jetzt gerade irgendwer, der meint, dass irgendwas von irgendwem gesteuert ist? Und ich denke mir so, ach, keine Ahnung, ich läuft, Leute, ich hab euch alle lieb. So, mit ja, eurer hier Analyse. Haben wir die Meldung, ne? SIF-Twitter vom Iran unterwandert. Also ich meine, das ist einfach eine Trollgruppe online, ja, die auch schon, über die wurde schon ein paar Mal berichtet. Und ja, um es einfach kurz zu sagen, das ist absoluter Blödsinn eigentlich. Ja, also natürlich könnte sein, dass irgendwas dran ist, aber ich gehe mal zu 99% davon aus, dass es nicht so ist. Was hier passiert ist, ist, Twitter hat Accounts geblockt, die Verbindung zum Iran hatten. So, das kann sein, User, der ein VPN über den Iran genutzt hat, um sie einzuloggen. So, ja, das kann also alles heißen im Endeffekt. Ja, es wird nicht so ganz klar. Aktionen in der Vergangenheit, die ähnliche Block- und Kündigungsaktionen nach sich gezogen haben von Twitter, haben auch gezeigt, dass die Kriterien, die da angelegt hatten, hinterher nicht so richtig gut waren. Und da ging es auch um irgendwas mit Russen mal wieder. Ja, wo sich auch hinterher herausgestellt hat, ja, nee, das ist, nee, war einfach nur VPN mal wieder. Und deswegen, wie gesagt, ich gehe zu 99% davon aus, dass das ja auch der Fall ist. Und hallo, wenn der Iran SIF-Twitter infiltriert, dann Hut ab. Dann ja, haben wir keine Chance mehr. Ja, beste, ja, Drachenlord ist eigentlich ein Insurgents-Agent von der FBI, Alter. Kein Nee. Nein, vom Iran, Alter. Ja, genau, das ist im Rang eines Ayatollah, aber undercover hier, um die Hater abzulenken. Das ist eigentlich wirklich einfach nur ein Mufti in einem Fettsuit, Alter. Ein Grufti-Mufti. Ja, da ist der Savak dahinter, also der persische Geheimdienst. Vor allem einfach, weißt du, so Iran. Iran einfach, das Land, wo halt einfach Zensur herrscht im Internet, härter als halt bei uns jetzt so. Und uff. Ja, genau, die haben nichts Besseres zu tun. Das Ding hier fand ich kurios, muss ich sagen. In Frankreich schlägt das wohl ziemlich große Wellen. Es geht hier um Leute, die Frauen im Internet gezielt belästigt und gemobbt haben. Und es sind keine Gamer, nö, es sind unter den Gruppenmitgliedern befinden sich einflussreiche Journalisten und Kreative. Oh nein. Hm. Oh, nee. Ja, ist interessant, ja, dass hier nicht so einen Widerhall findet wie MeToo zum Beispiel oder so, ne? Weil das könnte ja die Falschen treffen, wenn der deutsche Journalismus da mal irgendwie ein bisschen größer drüber aufzieht. Hier im Hintergrund ist jetzt ein Bild zu sehen, wo drauf steht, die ist sowieso dick und hässlich. Nein, so wie ich das erfahren habe, ging es bei dieser Geschichte um richtige Belästigung. Also so Sachen wie Penis auspacken und auf die Schulter legen und die Frau angrinsen, die deine Untergebene auf der Arbeit ist. Solche Sachen. Nicht böse Sachen schreiben oder so, sondern richtige Belästigung. Darum ging es da. Aber dass der Adjet-Prop-Spiegel da den Journalismus, ich keine Ahnung, was weiß ich. Ja, wird schwer verallgemeinert, das Ganze, ne? In dem Artikel. Wird schwer verallgemeinert, meinte ich. Ich fand nur überhaupt, also die Geschichte interessant, dass da halt offensichtlich mal nicht, also dass da mal, ja, jemand sich eine Blöße gegeben hat, sowas wie es ja auch diese wie hießen die, Game Journal Pros und solche, dass es halt eben nicht von den bösen Leuten im Internet alles ausgeht, sondern vieles auch hausgemacht ist. Ja? Mit Absicht vielleicht sogar, dass solche Kontroversen gemacht werden, damit hinterher wieder drüber geschrieben werden kann. Wenn man seine eigenen Nachrichten macht, ist es natürlich am lukrativsten. Das Ding war doch auch, dass dieser Skandal innerhalb der progressiven revolutionären Speerspitze, innerhalb der Medienschaffenden, innerhalb Frankreichs aufgetreten ist und nicht unbedingt bei den normalen Menschen. Also bei den Progressiven, die wissen, wer die schlechten Menschen sind, die man des Frauenhasses bezichtigen muss. Bei denen ist der Skandal aufgetreten. Was irgendwie interessant ist, wisst ihr, so, wenn ein Sprachcode, der Haltung und Güte signalisieren soll, richtig weit verbreitet ist, dann in die größten Schweine hin, lernen das Wort und wiederholen es oft und gehen auf die los, die schwach sind und ja, nehmen sich dann ihre Opfer vor. Und genau das ist dort passiert. Tja, naja. Und wofür hat der Bill Gates hier bezahlt, dass der Guardian das abdruckt? Weiß ich nicht, aber stimmt. Global Development is supported by Bill und Melinda Gates Foundation, steht da, ja. Ja, das heißt, das ist Native Advertising. Ja, das muss man nur dazu sagen. Das ist halt ein, ja, kann man ja googeln, wenn interessiert, was das ist. Ja, weiß ich nicht. Ob dieser Artikel liest sich für mich eigentlich nicht wie Native Advertising. Wenn das da steht, dann ist das so. Sonst wird das da nicht stehen. Naja, es kann ja irgendwie sein, dass sie, keine Ahnung, da, dass das halt Werbung ist, einfach dieses Bill und Melinda Gates Ding jetzt, diese Einblendung. So nach dem Motto, Formel 1 wird ihnen präsentiert von Bitburger oder keine Ahnung was. Ja, nö, also. das ist so bei The Guardian mit den Native Advertising, die machen das genauso. Also das ist schon so. Das muss ja nichts heißen, der Inhalt kann trotzdem sein, nur die Gates Foundation hat dafür bezahlt. Ja, dann ist es auf jeden Fall das komischste Native Advertising, was ich in meinem ganzen Leben gelesen habe, weil es ist eigentlich... Ich irgendwie nicht, oder? Also, wovon ihr redet? Was meint ihr denn? Es geht auf jeden Fall darum, dass sie jetzt ein Gerichtsurteil gemacht haben in Indien, wo man ja auch häufiger schon hört, dass da angeblich so viele Vergewaltigungsfälle wären. Und dieser Artikel sagt quasi auch, warum das so ist. Nämlich, weil es in Indien bis zu diesem Gerichtsurteil, was das jetzt ändern soll, nämlich gang und gäbe gewesen ist, dass irgendwelche Frauen gesagt haben, so wie, du bist schon einer anderen versprochen oder du willst mich nicht heiraten oder so. Ja, dann zeige ich dich jetzt an wegen Vergewaltigung, weil diesen Geschlechtsverkehr, den wir hatten, das war ja unter der Prämisse quasi, dass wir irgendwann mal heiraten. Und so ist das nicht mit meinem Consent und deswegen ist das jetzt Vergewaltigung. Und das war wohl ein ziemlich großes Ding. Und jetzt mit so einem neuen Gerichtsurteil haben sie jetzt gesagt, nee, das geht nicht mehr, das kann man so nicht sagen. Das ist halt nicht das Gleiche, es ist keine Vergewaltigung. Und damit wollen sie das jetzt eindämmen, diese ewigen Anschuldigungen. Und das soll wohl nicht nur von den Frauen ausgehen, sondern teilweise auch von den Familien von den Frauen, die dann irgendwie sagen, so ja, da hat jetzt unsere Tochter hier irgendwie vergewaltigt. Und das hat halt auch wieder Hintergründe im Sinne von, ja, warum ist die noch nicht verheiratet? Ja, nee, die wäre ja schon lange verheiratet, aber der und der hat irgendwie ihr das nur vorgegaukelt und deswegen ist der Böse und so. Also auf jeden Fall, die Männer sind immer die Bösen. Ja, das und finanzielle Interessen. Ne? Das heißt, die Urteile sind doch häufig so gefallen, dass die Männer einfach nur verknackt wurden, eine Strafe zu zahlen an die oder ein Schmerzensgeld oder so. Und das war dann auch relativ lukrativ für die. Keine Ahnung, habe ich es dann hier überlesen, wenn das da drin steht, aber auf jeden Fall ist das wohl so gelaufen, aus verschiedenen Gründen halt. Die meisten Gründe sind halt irgendwie sowas mit Gesicht wahren oder eins auswischen oder so. Und ja, also es ist relativ neutral geschrieben. Die Männer kommen halt nicht als die Bösen bei rum und deswegen wüsste ich auch nicht, warum da irgendjemand Geld für bezahlen sollte, um das so hinzumachen, obwohl das im Guardian zu haben. Die Ehemänner, die Nicht-Ehemänner sozusagen, die verklagt wurden auf Vergewaltigung, die sind, die Urteile, die sind in der Regel so ausgegangen, dass da eine Geldsumme bezahlt werden musste. Ne? Sie sind zwar schuldig, aber sie sitzen ja nicht ein Ewigkeiten für Vergewaltigung. Da gibt es ja dann auch Abstufungen halt. Und in dem Fall war das auch so ein bisschen die leichteste Form oder so. Und die wurden ja, Geldstrafe bewertet. Das galt halt schon als Vergewaltigung und das ist halt auch wichtig, weil es ja häufig auch in westlichen Medien immer heißt, dass da in Indien so eine Vergewaltigungsepidemie herrschen soll. Und die herrscht halt eben genau aus diesem Grund. Richtig. Und die wird sich jetzt in Zukunft, dann wird sie sich ziemlich wandeln, wenn dieses Urteil also Bestand hat. Was auch nur auszahlt für die Leute, ja. Sorry. Ja, das ist hier mein Video von heute plus, wo wir bleiben bei Sachen mit Männern und Gewalt und so und Dingen, die man nicht unbedingt erwartet. Und deswegen spiele ich das jetzt einfach mal ab. Sieht aus wie eine ganz normale Wohnung, doch die genaue Adresse soll niemand wissen. Tami Weißenberg, der seinen echten Namen nicht nennen möchte, hat hier einen Schutzort für misshandelte Männer gegründet. Auch er hat 7 Jahre mit einer Frau zusammengelebt, die ihn regelmäßig geschlagen und getreten hat. Ja, und dann wurde der Tisch natürlich mit einer Bewegung leergeräumt. Es wurde dann mir eine Unterarmgehstütze weggenommen, die wurde mir gegen das Bein gedonnert. Das blutete dann auch, war auch eine Platzwunde. Dann flogen beide Krücken aus dem Fenster. Ja, und dann hat sie das Haus verlassen und dann saß man dort mit zusammengeschlagenen Beinen, was mit einer Platzwunde war, was blutete, die Krücken draußen, das Essen lag unten und sie war weg. Einmal hat mich ein Arzt direkt darauf angesprochen und hat mich angeschaut und hat gesagt, häusliche Gewalt. Und ich habe in dem Moment dann einfach nur die Augen geschlossen, habe das Weinen angefangen und dann wusste er schon, dass seine Frage höchstwahrscheinlich bejaht wird, was ich nicht gemacht habe, ja, aber was er in dem Moment dann wahrscheinlich gehofft hat, dass ich ja sage, aber ich habe es aus Angst nicht getan. Ja. Fast 20 Mal muss er ins Krankenhaus. Seine Frau kontrolliert sein Leben, sein Geld, droht mit einer verdrehten Geschichte zur Polizei zu gehen. Dinge auch fotografiert hat, wie was aussah, und er jederzeit gesagt hat, wenn du irgendwo mal etwas sagst, verwende ich diese Dinge gegen dich und sag, du warst das gewesen. Und dann geht ein Mann zur Polizei, sagt, er kriegt ein paar drauf. Dann geht eine Frau zur Polizei, sie geht ein paar drauf. Wer hat die besseren Karten heutzutage in unserer Gesellschaft? Zweimal versucht er, sich das Leben zu nehmen. So ausweglos scheint ihm die Lage. Noch schlimmer war es, diese Gewissheit zu haben, ich kann mich an niemanden wenden. Weder an irgendwelche öffentlichen Stellen, noch an Freunde oder Familie, weil die waren ja schon nach und nach abgebaut. Dieses Schlimme, ich kann mich niemandem mitteilen. Wo gehe ich jetzt hin, wo bekomme ich Hilfe? Jetzt habe ich mal ein Fenster von 5 Minuten, 10 Minuten, wo sie weg ist, wo ich gehen könnte. Aber wie schaffe ich das? Und vor allem, wo gehe ich hin? Und das war schlimm. Dieses Bewusstsein, das, was mir hier passiert, ist ganz großer Mist. Ich kann nicht weg. Dir glaubt keiner. Du hast keinen Knopf Geld in der Tasche. Du hast nichts. Du bist in völliger Abhängigkeit. Also diese aktive Ausweglosigkeit und dieses ständige Erleben, es war ein unheimliches Hin und Her. Vor 5 Jahren gelingt ihm die Flucht vor seiner Frau. Und Hami Weißenberg ist längst kein Einzelfall. 2013 wurden laut Statistik rund 21.000 Männer durch die eigene Partnerin oder den Partner misshandelt. 2017 waren es über 24.000 Opfer. Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich deutlich höher. Die Scham ist groß. Auch Hami Weißenberg wurde lange nicht ernst genommen. Heute möchte er dem Thema ein Gesicht geben. Wichtig ist, dass kein Mann sich schämen muss aufgrund seiner persönlichen Stellung, aufgrund seiner gesellschaftlichen Stellung, seiner beruflichen Stellung, zuzugeben, dass er schwach ist, zuzugeben, dass er verletzlich ist und letztendlich zuzugeben, dass er Hilfe braucht. In Deutschland gibt es für betroffene Männer nicht mal 20 solcher Plätze. Der Bedarf ist groß, das Angebot aber viel zu knapp. Ja, so viel dazu. Und dazu möchte ich direkt mal sagen, dieser Punkt mit, die hat das dann alles fotografiert und wollte es so aussehen lassen, als wäre er der Schuldige quasi. Liebe Feministinnen, ne? Liebe Leute hier, Nein heißt Nein und so weiter und so fort. Und glaub einfach den Frauen, listen and believe und so ein Kram. Das ist genau das, was ihr kriegt. Ne? Ja, das wollen die ja zum Teil auch. Dass Frauen ist halt in der besseren Position sind in so einem Streit. Ist vielleicht ein Kollateralschaden, den sie in Kauf nehmen. Ja, definitiv. Nein, durch das Patriarchat sind die Frauen unterdrückt und die sind dann nur in einer kleinen bisschen weniger schlechten Position, wenn ihnen sofort geglaubt wird, ohne viele Fragen zu stellen, weil sie ja permanent unterdrückt sind. Also richtige Gerechtigkeit kann nur hergestellt werden, wenn tief der Mann schuld ist, weil nur das ist Gerechtigkeit. Halt die Klappe eben. Tja, also ich habe das Ding mal retweetet, um denen zu zeigen, ja, bitte mal ein bisschen mehr davon. Positive Encouragement. Kann ja jeder machen, wie er will. Ist auch noch Freikirchenbund empfiehlt Schwulenheilung. Genau. Ach, also dieser. Kommt da der Mike Pence drin vor? Nee, der kommt Schwule da nicht drin. Schwule empfehlen Freikirchenheilung. Ja, das unterstütze ich, obwohl ich nicht schwul bin. Ja, genau. Christen sein ist heilbar. Ist nur eine Entscheidung. Ihr müsst nicht Christen sein. Ihr könnt euch auch davon freimachen. Ja, also dieser Artikel ist ein bisschen komisch geschrieben. Es eiert so ein bisschen rum. Aber es soll wohl so sein, dass dieser Verband der freikirchlichen Gemeinden, Bundfreie Evangelischer Gemeinden, FEG, wohl irgendwie durchscheinen lassen würde, dass er doch irgendwie meint, dass Homosexualität heilbar wäre mit irgendwelchen Aussagen wie: Uns sind Leute bekannt, die sich davon entfernt haben oder so. Ja, und das ist natürlich eine große Berichterstattung wert, weil schlimm und so weiter. Ich meine, ich finde es auch ziemlich bescheuert, wenn das wirklich die Ansicht ist. Aber auf der anderen Seite, wenn wir einfach vernünftige Trennung von Staat und Kirche hier in Deutschland hätten, dass solche Leute da einfach rumspinnen und vielleicht eventuell ein paar Leuten schaden, die da Mitglied sind oder so und die dann irgendwie die das Pech haben, irgendwie Kinder zu sein von Leuten, die da Mitglied sind und diesen ganzen Bullshit glauben, das lässt sich wahrscheinlich nicht verhindern. Aber ja, dass wenigstens solche Leute halt keinen Einfluss irgendwie haben auf Menschen, die bei ihnen nicht Mitglied sind oder so, das würde mir schon vollkommen reichen. Wenn das oben rechts steht mit der Konversionstherapie, dass sie die verbieten wollen, das finde ich auch ein bisschen komisch. Warum macht man das? Ja, das kann man schon machen. Also damit halt keiner irgendwie dazu genötigt wird, an diesem Kram teilzunehmen. Ne? Also. Ja, genötigt? Wieso wird denn einer genötigt? Aber ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also wenn, wenn irgendwelche Leute irgendwie meinen, so ja, mein Sohn geht da jetzt hin oder so. Also ja, oder sagen wir mal andersrum, zu einer Therapie kann man jeden nötigen, das ist ja nicht die Therapie dran schuld. Naja, also aus dem gleichen Grund wäre ich auch dafür, dass man diesen toxischen Maskulinität-Krempel da nicht irgendwie in der Psychologie irgendwie reinballert oder so. Ja, es ist die Frage, ob man das als Konzept vorstellt oder ob man es als die Wahrheit vorstellt, ne? Oder als subversive Propaganda von Progressiven erkennt. Das wäre meine Einschätzung. Was ist die subversive Propaganda von Progressiven jetzt in dem Fall? Toxische Maskulinität als Konzept innerhalb der psychologischen Vereinigung. Also das ist Unterwanderung von Aktivisten, die nichts Gutes im Schilde führen. Also. Themenwechsel. Tim Berners-Lee, der bekannte Erfinder des Internet, scheint ein neues Internet zu planen. Und zwar so eins, wo dann jeder seinen Krempel nur auf seinem Rechner hat. Und wie genau das funktioniert, habe ich nur so ansatzweise verstanden, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber es soll vor allen Dingen die Macht über die eigenen Daten wieder zurück an den User gehen, um eben diese Auswüchse mit Werbedaten und Datenverkauf von irgendwelchen Leuten und so weiter so ein bisschen einzudämmen oder zurückzudrängen. Das ist aber, glaube ich, nicht die einzige Alternative, die momentan entwickelt wird. Und ja, von daher ist da vielleicht einiges in Bewegung, wo ich mal so erzählt habe, auf ihn gedeutet habe. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Ja, ich finde das sehr, sehr interessant. Erstmal Tim Berners-Lee, wichtige Person. Ja, alleine, dass der an diesem Projekt mitmacht, gibt dem Ganzen so einen gewissen, ja, ich denke mal, der kriegt da halt auch, der kommt an Leute ran, die dem bei der Entwicklung helfen, dass es halt auch realistisch umsetzbar ist. Zwei Punkte, ich habe das auch mal am Rande mitbekommen. Ich hatte es so verstanden, dass es zunächst erstmal business-zentriert sein soll, ja. Also nicht unbedingt für alle Nutzer und dann, dass der Hauptaspekt quasi ist, ja, also das ist jetzt falsch, wie ich das sage, aber um sich das vorzustellen, die Technik ist soweit fortgeschritten, jeder kann seinen eigenen Server in der Hosentasche rumtragen mit allen seinen Daten. Ja, so in der Art habe ich das auch verstanden, ja. Ja, also, ja. Aber das ist nicht wirklich so, aber so kann man sich das ungefähr vorstellen. Es ist und es ist kein Ersatz, es ist eine Parallelschaltung, eine zusätzliche Sache. Da gibt es ja mittlerweile verschiedene parallele Systeme, die schon laufen. Das IPFS zum Beispiel. Da habe ich immer noch nicht geschafft, mich da ein bisschen reinzulesen. Aber FOSDEM, interessant, ist ein nicht nur eine Änderung des Transportprotokolls, sondern es hat halt auch Hardware-Implikationen dann. Das ist halt nochmal was anderes. Ja, businesstechnisch sagtest du jetzt gerade, ich habe das eher so verstanden, dass es eher so ja, aufs Individuum geeicht ist oder so eingestellt. Ja, quasi jeder hat seine Daten und der gibt die Daten frei an die brauchen. Ja. Datenhoheit, anstatt dass die Daten überall sonst rumliegen. Ein sehr interessantes Konzept, ein sehr spannendes Konzept, aber die Frage ist halt, technisch lässt es sich umsetzen, aber ob die Leute es akzeptieren, weil man halt doch mehr selber machen muss. Da wird man sicher auch gewisse so Teilentscheidungen treffen müssen oder so. Also Zwischenschritte, was jetzt genau wie funktionieren soll oder so. Generell die Idee, dass man die Datenhoheit hat, ist ja ganz gut. Ich hatte ja auch mal über dieses Projekt, was Microsoft macht, gesprochen. Das zieht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Und wenn man so, ne, das ist ja quasi, man muss sich das vorstellen, das ist eine Infrastruktur, auf der man ganz viele Sachen wieder aufbauen kann. Ja, es ist einfach nur die technische Lösung. Ne? So, dezentral statt Server, also quasi das Gegenteil der Cloud. So wie früher. Ja, hier haben wir eine sehr schmackige Angelegenheit. Die Julia Reda, die Abgeordnete im Europaparlament, die halt die Digital Single Market Initiative jetzt schon seit Jahren ja, aufbereitet und der Öffentlichkeit ein bisschen verständlich macht. Ja, die ist angegangen worden. Es ist ein Medium, ein Artikel von einem News-Outlet der Europäischen Kommission rausgekommen, die sehr hart angegangen hat. Da stehen einige Sachen drin, die einfach nicht haltbar sind und die auch, ja, also die haben sich mittlerweile schon dafür entschuldigt und haben das schon runtergenommen, haben gesagt, nee, das entspricht nicht den Ansichten, die wir haben. Aber ja, es geht im Endeffekt darum, dass alles, was man im Internet sieht, was irgendwie gegen Artikel 13 ist, ist eine gesteuerte Kampagne. Ja, und es hat überhaupt gar keine Berechtigung und gar nichts. Ich meine, der Titel, How the Mob Was Told to Save the Dragon and Slay the Knight, was ist Framing? Niemand weiß es. Ja, wirklich, es ist einfach nur eine Unverschämtheit, diese ganze Sache. Das kann man nicht anders sagen. Ja, und ja. Ja, mein Lieblingsding war dieses von dem einen deutschen Politiker, der meinte so, ja, ich kriege ja die ganze Zeit E-Mails von Gmail und das bedeutet, Google steckt dahinter und will hier irgendwie hier Stimmung erzeugen. Absolut. Alles Bots. Lächerlich. Alles Bots. Oh mein Gott. Alles, ja, Bots, alles außer Mutti. Ne? Tausende Bots waren in Köln spontan. Ne? Das war eine ganz schöne Bot-Armee. Aber keine Ahnung, Bots sind mir lieber als NPCs. Tja. Bleiben wir bei Artikel 13. Ja, das ist ja ein sehr großes Thema. Erstmal hier eine Seite, das ist eine Aktivistenseite, aber hier haben die Datenbasis eines anderen Gesetzestextes beziehungsweise einer anderen Abstimmung, die im Zusammenhang damit steht. Es wurde quasi darüber abgestimmt, ob diese ganze Digital Single Area, ob das halt quasi abgeschafft werden soll. Ja. Und da haben Leute dafür gestimmt, Leute haben dagegen gestimmt und hier kann man jeden Parlamentarier von jedem Land halt anklicken. Wenn du möchtest, kannst du ja mal auf Deutschland klicken, Germany, dann siehst du, wie die Deutschen abgestimmt haben. Da waren ein paar interessante Namen bei den Ja-Stimmen dabei, ne? Ja, also das ist einerseits ja, viele Sachen überraschen nicht, ja, dass nie mehr CDU ist, trendet ja, weil bis auf einen alle CDU-Leute quasi signalisiert haben, dass sie schon dafür sind, ja, bei der SPD ist es gespalten, also bei den meisten Parteien ist es gespalten, FDP auch ein Drittel jeweils, ja, also die Grünen, was hier grün eingefärbt ist, bedeutet, dass die dagegen sind. Oder waren die Roten dagegen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, die Grünen waren dagegen. Ja. Und ja, das gibt halt sehr seltsame Bettgenossen, sage ich jetzt mal. Wenn du oben auf nach Fraktion auswählen klickst, da kannst du ja mal die zweitunterste Kategorie, Non-Affiliated oder ich weiß nicht, was es ist, Non-Attached, genau. Ja, da haben wir ja den Martin Sonneborn, den wissen wir ja, dass der im Parlament ist. Und wen haben wir denn da noch? Udo Vogt von der NPD. Also ich wusste gar nicht, dass er im Europaparlament ist. Ist mir eigentlich auch egal. Aber ja, das, wie gesagt, Strange Bedfellows. Seltsame Bettgenossen. Das ist die Querfront, für die er immer gewarnt wird. Sonneborn, ja. Und Udo Vogt. Also, das liegt, da wird mir einiges klar. 5%-Grenze ist. Für die Europawahl haben sie 5% aufgehoben oder was? Ja, ja, deswegen ist der drin, weil bei der Europawahl eine andere Prozenthürde, aber die wollen sie ja auch ändern, damit das nicht mehr passiert. Ja, also da kann man, sozusagen, wie gesagt, die an der Stelle auch nochmal ein Call to Action, wer es machen möchte. Hier kann man gucken, welche Parlamentarier sind dagegen, also welche Parlamentarier sind dafür, dass es so umgesetzt wird. An die kann man sich ja wenden, wenn man möchte. Die Piratenpartei ist eine Frontgruppe der NPD. Merkt euch das. Nee, halt, das war ja die Partei und nicht die Piratenpartei. Gott, bin ich dumm. Ja, hier haben wir Artikel 11. Wir haben ja schon so oft drüber gesprochen, aber jetzt haben wir halt nochmal die endgültige Fassung. Zusätzlich zu allen Punkten, die wir schon wissen, ist bemerkenswert, dass es einige weitere Ausnahmen gibt. Also quasi Leute, die davon nicht betroffen werden. Ich muss mir das jetzt auch nochmal aufmachen hier. Weil das steht nicht da, das steht in 2. Wo ist es jetzt? Naja, auf jeden Fall geht es darum, dass Non-Profits ausgenommen sind, Archivseiten sind ausgenommen und solche Sachen. Was schon mal ganz gut ist, weil ja, die drakonischen Maßnahmen haben wir ja oft genug besprochen. Wir wurden mal gebeten, irgendwie so eine Art von Guide zu machen, was man tun muss, um da nicht drunter zu fallen. Also das ist noch nicht klar genug, wie weit wir damit sind, weil Fakt ist ja der, das ist jetzt die sogenannte Entwurfsfassung nach den Trilogverhandlungen. Das heißt, das Parlament muss noch abstimmen. Deswegen macht es noch Sinn, sich an die zu wenden. Und erst wenn es positiv abgestimmt wurde, dann ist es eine EU-Richtlinie und dann haben die Nationen 2 Jahre Zeit, das in Gesetze umzuwandeln. Nun ist es ja so, dass wir in Deutschland schon einige Gesetze haben, die andere Länder nicht haben. Beispielsweise Artikel 11. Ich weiß nicht, da müssten, glaube ich, ein paar Sachen noch geändert werden, aber wir haben ja das Leistungsschutzrecht in Deutschland schon. Wir haben ja die Sondersituation in Deutschland, dass da die Verlagshäuser mit den Unternehmen quasi Verträge abgeschlossen haben und deswegen das Gesetz quasi seine Wirkung mehr oder weniger verloren hat. Da geht es um die Linktext, ja, dass man nicht mehr als, also im Endeffekt in der jetzigen Version sieht es so aus, mehr als 3 Worte plus ein Link, dann darf man es nicht mehr machen, ohne dafür zu zahlen quasi. Ohne quasi ein Vertragsverhältnis zu haben, bla bla bla bla. So, und das hat dann natürlich zur Folge, weil das Google sagt, wir wissen nicht, wie wir das regeln sollen. Wir haben, ich weiß nicht, ob das auch noch kommt, ich erzähle es aber mal, wir haben Tests gemacht, wie das aussehen würde, wenn wir uns an Artikel 11 halten, an die Linksteuer, weniger Bilder anzeigen, weniger Vorschau zeigen und wir sehen einfach, der Traffic, der geht um 40-70% zurück, was nicht gut ist für Google und was auch nicht gut ist für die Leute, auf die verlinkt wird. Was ja der Grund ist, warum in Deutschland beispielsweise das einfach ignorieren, weil die Verlagshäuser ja auch den Traffic haben wollen. In Spanien hat Google News einfach abgeschaltet. So, und Google sagt halt, nachdem sie sich diesen Text ein bisschen genauer angeguckt haben, so, wenn das so kommt, muss man natürlich noch die nationalen Ausgestaltungsrahmen berücksichtigen. Man kann das strenger auslegen oder ein bisschen laissez-faire, so wie in Deutschland ja. Aber Google hat gesagt, wenn das streng ausgelegt wird, dann, ja, dann gibt es halt kein Google News mehr. Dann macht das keinen Sinn mehr für Europa. Super. Artikel 11 ist jetzt bei Artikel 13 immer so ein bisschen in den Hintergrund geraten, deswegen wollte ich den auch nochmal erwähnen. Wie gesagt, in Deutschland haben wir es ja schon, aber es wird gar nicht umgesetzt. Vielleicht wird es dann umgesetzt. Aber das werden wir in 2 Jahren wissen. Hier haben wir eine Studie für die Auswirkungen von Artikel 11, die die Europäische Kommission in Auftrag gegeben hat. Und ja, danach ist sie in der Schublade verschwunden. Sie sollte eigentlich im Rahmen von diesen ganzen Trilogverhandlungen und so weiter, sollte eigentlich auch darauf verwiesen werden, aber das ist dann hinterher wieder rausgestrichen worden, weil die Studie halt im Endeffekt zum Punkt gekommen ist, das ergibt keinen Sinn. Das erreicht nicht das, was damit erreicht werden soll. Und deswegen könnte man es einfach lassen. Und es wäre besser. Und das kann man sich hier auf 25 Seiten nochmal richtig schön detailliert mit hoher Fachkompetenz durchlesen auf Englisch. Es ist einfach faszinierend, dass die diese Studie extra einen Auftrag geben und dann einfach ignorieren, nur weil die halt nicht das gebracht hat, was sie dachten. Ja, es ist faszinierend. Wirklich faszinierend. Tja. Ja, und hier, das ist ein Artikel dazu, 45% less traffic, das hatte ich ja schon mehr oder weniger erwähnt. Ne? Da sieht man noch ein paar Bilder, wie es dann aussehen würde, aber das könnt ihr euch ja alle vorstellen. Einfach weniger. Ne? Spanische Newsseiten spüren das aus von Google News. Ist ein etwas älterer, auch nur nochmal. Könnt ihr euch anschauen. Ne? Ist schon ziemlich krass. Also, ich glaube, vielen Leuten geht das so, dass denen gar nicht so klar ist, was da auf uns zukommt. Mir ist das, glaube ich, auch noch nicht so ganz klar. Aber gut. Artikel 13 kommt ja noch, also das war jetzt alles nur Artikel 11, Artikel 13 kommt jetzt noch. Ja, die Frage ist halt, was das auch für uns direkt bedeuten kann, halt, ne? Als Affen, weil wir leben ja auch davon, dass wir das Zitatrecht nutzen. Ja, mehr als drei Worte und Link darf man nicht, ne? Wir sind doch ein Non-Profit. Ja, haben die doch selber Probleme, wenn sie ihre DPA-Nachrichten abtippen gegenseitig. Ja, ja, also es gibt andere Ausnahmeregelungen, unter die wir fallen würden, mit Sicherheit. Aber da die noch nicht klar sind nach deutschem Recht, kann man nicht wirklich sagen, was es konkret ist. Aber man kann sagen, ungefähr, ja, es würde uns wahrscheinlich nicht betreffen. Aktuell gibt es ja in Deutschland so eine Art Standard-Ausnahmerecht oder so, dass das so Nachrichten, die einfach rum sind, die sowieso in allen Zeitungen stehen, die kannst du auch berichten. So. Und ich, aber um eins klarzustellen, wenn ich meine, uns würde das nicht betreffen, heißt das Weltraumaffen.com, ja, nicht YouTube. YouTube betrifft das auf jeden Fall. Das heißt, da gibt es kein Rumrumreden, das betrifft das auf jeden Fall. Ja, man muss sich ja überlegen, da muss YouTube auch wegen der Linktext-Sache, noch gar nicht Artikel 13, Linktext, ja. Wenn wir ein Video hochladen, dann ist das ja, dann muss ja erstmal geklärt werden, wem gehört der Content. Ja, weil YouTube verlinkt ja auf unser Video. Ja, versteht ihr? Auch wenn unser Video ist zwar auf der Plattform von denen, aber die verlinken ja auch auf unser Video. So, und davon sind die auch betroffen und es ist halt nicht wirklich klar, wie das funktionieren soll. Ja, also Artikel 11, ein bisschen untergegangen, aber auch schlimm. Ja. Artikel 13, hier sehen wir nochmal Artikel 2, die Definitions, hier sehen wir nochmal die Ausnahmen. Non-Profit Online Encyclopedias, Non-Profit Educational and Scientific Repositories, Open Source Software Developing and Sharing Platforms, Electronic Communication Service Providers, bla bla bla, irgendwo anders definiert, Online Marketplaces and Business-to-Business Cloud Services. Die sind alle ausgenommen davon. Ja, also das ist sowas wie Dropbox ist nicht davon betroffen beispielsweise. Ich meine, müsst ihr euch mal vorstellen, ja, wenn das da nicht ausgenommen von wäre, wird das ganze System gar nicht, offensichtlich nicht funktionieren. Also die Ausnahmen zeigen schon allein, wie absurd das Ganze später noch wird. Ja, eBay oder sowas auch, ne, wenn man Bilder hochlädt von den Sachen, die man verkaufen will. Wäre ein bisschen blöd, wenn man das nicht immer machen könnte. Aber da es halt auch sehr viele Ausnahmeregeln für solche Gruppen gibt, hängt es natürlich später vom deutschen Recht ab, wie die Ausnahmen konkret aussehen werden, aber man kann sich auf so ziemlich alles berufen, also wird es für alles eine Ausnahmeregelung geben. Das an sich ist schon ganz gut für Kleine. Ne? So, wie gesagt, YouTube ist weiterhin betroffen. So, Artikel 13, worum geht's? Es geht halt darum, die größten Knackpunkte sind die, dass Leute, die nicht unter diese Regelung fallen, und deren Hauptzweck es ist, urheberrechtlich geschütztes Material zu verteilen. Was bei YouTube der Fall ist beispielsweise. Ja, das ist konkret so. Ja, die müssen sicherstellen, dass sie, bevor sie es der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, dass sie die Rechte daran haben. Das heißt, sie müssen glaubwürdig nachweisen können, dass sie alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um zu gucken, wem gehört das und ich habe mir das Recht daran gesichert. Ja, und die Uploads hier bei YouTube, die gehören nicht YouTube, oder wie war das? So, und das hört sich, das was ich jetzt gesagt habe, das hört sich sehr laienmäßig und sehr wischiwaschi an. Ja, aber genau das ist der Knackpunkt, weil es ist absolut unmöglich. Ja, weil vom Wortlaut, wie es hier drin steht, wirklich alle Rechteinhaber quasi in einer Datenbank erfasst werden müssen. Ja, das heißt, jeder, der zuhört, der mal ein Foto auf seinem Handy gemacht hat, ist ein Rechteinhaber. Oder ein Beispiel, tausend andere Beispiele. Also quasi jeder ist ein Rechteinhaber, jeder müsste in so einer riesigen Content-ID-Datenbank drin sein. Und also, ist total absurd. Also da muss man wirklich gucken, wie das später noch ausgestaltet wird. Das wird auch sehr stark kritisiert, dieser Punkt, weil da einfach nicht klar ist, von wem muss ich mir jetzt welche Rechte sichern? Wie? Und was heißt glaubwürdig? Ich muss glaubwürdig versichern, dass ich alles getan habe. Muss ich dann irgendwie Ja, was muss man da machen? Das ist nicht klar. Es ist nicht klar definiert und es ist auch nirgendwo klar erläutert. Auch bei den Erläuterungen steht es nicht klar. Es steht bei den Erläuterungen, ja, es muss noch klarer definiert werden. Das steht sogar in den Erläuterungen hierzu drin. Also, ja, absoluter Fail. Und ja, und wenn man das nicht macht, wenn man das nicht glaubwürdig nachweisen kann, dass man diese Rechte hat und dass man alles versucht hat, dann darf man es nicht hochladen. Und das lässt sich technisch nur mit dem Upload-Filter umsetzen. Weil wie will man das sonst technisch machen? So, das ist der Punkt. Alle sagen, Upload-Filter stehen nicht im Text drin. Ja, es steht nicht drin, aber es ist die logische Konsequenz aus allem, was daraus folgt. Es wurde bis jetzt immer wieder bestritten, aber da das jetzt ja die das ja bestätigt wurde, auch wenn es drüber steht, ist unofficial, dass es wohl die richtige Fassung ist, kann man sich da jetzt nicht mehr drum rumreden. Ja, es gibt keine technische andere Lösung für YouTube, außer halt riesiges Content-Management-ID-System und Upload-Filter. Und das Content-Management-ID-System, was sie jetzt haben, ist noch nicht ausreichend. Das ist fantastisch. Das ist echt fantastisch. Ja, das funktioniert schon gut. Ja, es gibt keine Verpflichtung für Upload-Filter. Das ist die, das ist eine Gegenposition von der Frau Helga Trüppel. Wollte ich einfach mal auch reinnehmen, um so eine kleine Gegenposition zu haben. Aber ich muss gestehen, ich habe mir so 3-4 Gegenargumentartikel gelesen und ich habe nicht alle durchgelesen und den habe ich vergessen durchzulesen. Aber es der Sinn hinter der ganzen, es geht ja um eine Urheberrechtsreform für ganz Europa. Ja, es gibt ja schon einen Sinn dahinter, da bestimmte Sachen zu harmonisieren, aber das, und es gibt gute Gründe für diese Urheberrechtsreform, aber was jetzt im Endeffekt gemacht wird, ist einfach total übertrieben. So, und das wird von denen einfach total ausgeblendet. Die berufen sich dann natürlich auf die Sachen, die, wie Merkel sagen würde, richtig und wichtig sind, ja, aber darüber redet doch keiner. Ja, worüber auch kaum jemand redet, ist Artikel 14. Ja, es gibt noch mehr. Und in Artikel 14, da geht es um Journalistensachen. Ja, um es kurz zu sagen, es geht darum, dass es geht auch wieder um die Rechteattribute. Also es geht immer ums Urheberrecht. Ja, welche Rechte haben Journalisten an ihrem Werk? Ja, und so wie es jetzt in Artikel 14 ausgestaltet wird und wie der Internationale Journalistenverband, ich übersetze es jetzt, die haben gar keine deutsche Repräsentanz, aber naja, trotzdem, der Internationale Journalistenverband, der hat halt im Endeffekt gesagt, ja, für kleine Journalisten heißt das das aus, weil die überbürdet werden mit diesen Nachweispflichten und nur Leute, die halt für große Verlagshäuser arbeiten, können ihre Rechte geltend machen an ihren eigenen geistigen Eigentum. Und es ist sogar so, dass große Verlagshäuser das geistige Eigentum von freien Journalisten ja, claimen können. So. Ja. Also die können quasi so wie, stellt euch vor, bei YouTube, das kennen ja manche Leute, wenn Leute da Werbung schalten, was wir ja nicht machen, und da hat man was geklaut, dann sagt YouTube, okay, die Werbeeinnahmen kriegst du nicht mehr, sondern der kriegt die, der das ursprüngliche Video gemacht hat. So. So eine Systematik soll generell für Journalismus, Online-Journalismus eingeführt werden. Und dafür müssen halt die Sachen auch nach, also da muss halt nachvollziehbar sein, wer ist der Urheber und so weiter und so fort. Ja, und das sieht halt ziemlich schlimm aus. Ja, aber schwierig auch technisch, ne? Ja, und ja, Artikel 14, darüber wird auch nicht viel geredet. Und Artikel 4 ist auch noch so eine Sache, da geht es um Data Mining und welche öffentlichen Daten darf man nutzen. Aber das ist allein schon wegen der DSGVO so verkorkst, dass es sich da eigentlich kaum lohnt, drüber zu reden. Aber ist auch ein sehr krasser Punkt, Artikel 4. Weil Privatpersonen einfach nichts mehr dürfen. Oder befürchten müssen, dass sie halt einen auf die Finger bekommen. Ja, Leute, die Brave Browser benutzen, ein kleiner Service-Hinweis. Ja, ne, Facebook und Twitter-Tracker wurden von Brave whitelisted. Muss man nichts mehr zu sagen. Und hier drunter kommt der Nachweis davon. Ja. Ja, schade. Brave ist ja eigentlich eine sichere Alternative gewesen und das ist ein ziemlicher Fauxpas. Ziemlicher Fauxpas, würde ich sagen. Was meint ihr dazu? Ich kenne Brave nicht. Also Brave ist ein Webbrowser wie Chrome, nur halt eine Variante, die halt eigentlich, ja, safer und weniger Werbung und so weiter und so fort und keine Tracker und ja. Ja, aber wir wissen doch langsam, dass das Upload-Filter, sage ich schon, Werbefilter im Endeffekt auch nur eine Geschäftsidee sind. Also so geschockt bin ich jetzt nicht mehr, weil was willst du? Du kannst mit so einem Modell ja nicht wirklich Gewinne erzielen und das ist ja nun mal eigentlich der Punkt von so einer Geschichte. Ja, das ist richtig, aber trotzdem ist halt ein Fauxpas, gerade weil die halt, ne, es ist nicht, wir reden nicht über den Internet Explorer, da interessiert es doch niemanden. hier haben wir einen Artikel von Quillette, beziehungsweise einen. Ja, also es gibt die, ja, der Autor dieses Artikels hat im Endeffekt eine Datenbank angelegt von, ja, Twitter-Aktivitäten von verschiedenen politischen Akteuren und verschiedenen Leuten, die sich politisch engagieren auf Twitter oder politische Sachen äußern. Und ein etwas längerer Artikel, sind auch einige interessante Korrelationsgrafiken und sowas dabei. Und der postuliert halt quasi, dass er meint, er könnte anhand seiner Daten nachweisen, so ja, Twitter. Ich meine, das ist jetzt natürlich der Schock für alle Leute, dass Twitter irgendwie voreingenommen ist gegenüber gewissen politischen Einstellungen. Und er hat halt verschiedene Methodiken ausprobiert, wie man sowas messen kann, weil das ist ja schwierig zu messen. Und er hat im Endeffekt dann, musste er auf eine Methodik zurückfallen, die er selbst gar nicht wollte. Und das war dann halt im Endeffekt die Trump-Linie, ne? Also quasi der Unterschied zwischen Trump-Derangement-Syndrom und Trump-Anxiety-Disorder. Ja, die beiden Fraktionen, pro-Trump, gegen Trump. Ja, und da hat er einfach geguckt, wie sind die Leute gebannt worden, wie sind die Leute gesperrt worden, wie sind die Leute geblockt worden auch. Und da hat er halt, also Blocklisten verteilen und so weiter, und da hat er halt rausgefunden, so ja, es ist eindeutig, 2:1 Verhältnis und bittet auch um Mithilfe weiter. Also man kann auf die Datenbank auch zugreifen, man kann weiterhin die Datenbank füttern mit Daten, die er dann weiterhin auswertet und das ist ein laufendes Projekt und es geht noch weiter. Ja. Von Quillette mal wieder. Die Seite etabliert sich immer mehr, habe ich den Eindruck. Ja, hier haben wir das Jahr 2038 Problem. Fand ich einfach nur lustig. Bin ich irgendwie im Vorbeifliegen irgendwo drauf gestoßen. Ich glaube, auf Twitter hat irgendwer geschrieben, so ja, wir sind jetzt näher am 2038 Problem als am Y2K. Das Y2K Problem war ja ein Problem, wo man dachte, die Welt geht unter, weil alle Computer abschalten und die Nuklearraketen fliegen los und was auch immer. Ne? Und es geht ja darum, dass halt das hier rechts eingeblendet sieht auf der Seite, man hat halt einen Binärcode und wenn der einmal durchgelaufen ist, dann setzt er sich wieder zurück und jede Anzeige von diesem Code entspricht halt, wird in ein Datum umgewandelt und da sind einfach nicht genug Stellen, um über den 19. Januar 2038 hinwegzukommen. Ja. Also quasi Y2K-Problem nochmal in 20 Jahren. Lustig. Einfach nur lustig. Ich weiß nicht, gibt es dazu noch mehr zu sagen? Für mich war das total neu. Vielleicht langweilen sich jetzt alle. Dann entschuldige ich mich. Nee, wusste ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. The observed dynamic changes in cortical thickness IQ relationships in use are nearly entirely genetically mediated. Nicolas Taleb hat einen guten Artikel dazu geschrieben, wo er IQ als Methode bashen tut und entkräften tut. Trotzdem ist es halt interessant, wenn du dann hier einen Artikel von dem sehr geehrten Herr Rolf Degen dir vornimmst, also den er halt zitiert auf Twitter verteilt, bei dem halt darauf hingewiesen wird, dass halt ein Großteil deines IQs nicht unbedingt durch dein Umfeld oder durch das, was du machst, halt beeinflusst wird, das zwar auch eine Rolle spielt, aber eher im Hintergrund und dass es hauptsächlich ja genetische Faktoren für deinen IQ gibt. Und bitte dem Rolf Degen nicht folgen, weil von dem bringe ich regelmäßig was in der Sendung und dann ist das langweilig für euch. Was ist denn mit Cortical Thickness? Ja, graue Gehirnmasse ist das. Ach so. Die Dichte ja. sozusagen. Genau. Und wenn du da ein bisschen mehr hast, bist du halt ein bisschen schlauer. Und wenn du ein bisschen weniger hast, bist du halt ein bisschen blöder. Und Psychology paper claims that seeing meat-eating people as normal comes near to having a personality disorder. Da haben sich irgendwelche Spackos hingesetzt und haben eine Studie gemacht, wo sie dann meinten, dass sie Dark Triad Personality Traits halt irgendwie bei Fleischessern viel stärker da sind, sehr zu Autoritarismus neigen und Psychopathologie und dass sie halt total Gugu und Gaga sind, also Dark Triad, Narcissism etc. Und, ich fand es halt lustig, so Aktivismus im Gewand von Wissenschaft, das gab es bestimmt noch nie und nirgendwo und ja, da habt ihr es. Nein. Another literature review cancels the alarm state. There's no single well-founded study that proves long-term effect of violent video games on the readiness for aggression. In der Studie geht man darauf ein, dass das Einzige, was man bisher so richtig drüber sagen kann, ist, dass Menschen, die in der Realität Gewalt toll finden, sehr gewalttätige Videospiele spielen und deswegen weniger gewalttätig in der Realität sind. Das ist sozusagen den stärksten Link, den man bisher hat. Und der ganze Rest ist irgendwie halt nicht so wissenschaftlich gut aufgestellt. Also wo dann einfach die Methode dann ein bisschen versagt. Ich fand das ganz interessant. Also nimmt den Videospielern die Videospiele weg und dann haben alle lang genug CSGO gespielt und organisieren ein paar Waffen und nehmen die Städte ein. Gamers rise up. Das hier ist ein Medium-Artikel von einem Menschen, der DuckDuckGo gegründet hat, der hier auf Heuristiken und Biases eingeht. Und ich finde es immer ganz lustig, weil in der Regel im Internet, wenn jemand sagt, hier Heuristik XY, Biases sind eigentlich ziemlich harte Idioten, keine Ahnung, oftmals wird das als Talking Point, als Rhetorik verwendet, um klug zu wirken, aber so richtig krass so Dinge anzuwenden, das merkst du. Also das sieht einfach anders aus, wie es oftmals im Internet dann daherkommt. Und der gute Herr bezieht sich hier auf Charlie Munger. Charlie Munger sollte euch ein Begriff sein, wenn nicht, dann ist das nicht so gut, weil der gute Herr, ja, also er sollte euch ein Begriff sein. Bitte findet heraus, wer das ist, Charlie Munger. Und auf jeden Fall, Charlie Munger meinte, dass es halt so 80, 90 verschiedene mentale Modelle gibt, die du auf die Welt anwenden kannst und damit halt viel Geld machen kannst. Und er ist selber Milliardär und spricht mit anderen Menschen, zum Beispiel Warren Buffett, der ja dann auch nicht unbedingt unerfolgreich ist in dem, was er tut. Und hier hat eben der DuckDuckGo-Gründer einen Haufen Heuristiken vorgestellt. Das Ding ist, wenn ihr die Heuristiken wirklich lernen wollt, das dauert etwa so lang, wie eine Sprache zu lernen. Das ist nicht so einfach, aber es zahlt sich aus, sage ich jetzt einfach mal. Man kann einfacher NPCs spotten, es ist einfacher, Propaganda auseinanderzunehmen. Und generell ist es ein guter Sport, allerdings die Leute, die am ehesten mit Biases und Heuristiken um sich werfen, sind die größten Trottel. Nur so vorweg. Da habt ihr es. Oh ja, hier OpenAI. Reden wir ein bisschen über künstliche Intelligenz? Natürlich ein bisschen überhöht, allerdings hier mit überraschenden Resultaten. Was hier im Endeffekt gemacht wurde, ist das ein Open-Source-Projekt, was sehr interessant ist. Und das hat zwei Implikationen. Implikation Nummer eins ist, darüber wird ja auch gesprochen, man kann mit solchen Codes, die da machen, das ist ja keine AI, aber das ist so, sind halt Algorithmen und Markov-Ketten und was weiß ich, ja, ganz viel so, aber eine AI ist es halt noch nicht. Aber man kann mit solchen Sachen ziemlich viel komische Sachen anstellen, auf technischem Bereich und auch anderweitig und deswegen veröffentlichen die, es ist zwar ein Open-Source-Projekt, aber die veröffentlichen nicht alles, sondern die veröffentlichen nur abgespeckte Sachen von der Sachen, weil die meinen, das ist ein bisschen zu gefährlich. Weiß ich nicht, wie ich das so genau sehen, aber das sei dazu gesagt. Also es ist Open-Source, aber Open-Source mit einem kleinen Caveat drin. Aber es ist ein Open-Source-Modell und das heißt, es gibt wahrscheinlich kommerzielle Modelle, die besser sind. Und die Ergebnisse von dem sind überraschend. Wenn du mal ein bisschen nach unten scrollst, in den Bereich, wo die Webseite schwarz wird, da sieht man quasi die Ergebnisse, die da reingemacht werden. Und zwar, dieses Programm funktioniert folgendermaßen. Es hat ganz viel Text analysiert und es berechnet einfach immer, aha, das ist das Wort, was hier ist. Was wird wahrscheinlich das nächste Wort sein? Es berechnet immer nur das nächste Wort und dann aus dem Wort, was es berechnet hat, das nächste Wort, daraus das nächste Wort. So funktioniert das Ganze. Und hier sieht man zum Beispiel den Input. Ja. In a shocking finding, scientists discovered a herd of unicorns living in a remote, previously unexplored valley in the Andes Mountains. Even more surprising to the researchers was the fact that the unicorns spoke perfect English. So, das tippt man ein. Das ist natürlich ziemlicher Nonsens, aber es hat eine gewisse Struktur. Es hört sich halt an wie der erste Satz von einem Nachrichtenartikel und deswegen hat der Computer ihr diesen Nachrichtenartikel dazu geschrieben, inklusive, der hat halt geguckt, aha, was für einen Wissenschaftler gibt es in diesem Fachgebiet, zack, den Namen des Wissenschaftlers, der ist an der Universität, der ist da, und hat einen kompletten Nachrichtenartikel geschrieben, der sich ein bisschen seltsam liest, aber sehr gut und sehr lustig, weil es halt so ein totales Nonsens-Thema ist. Ja, und da gibt es sehr viele Beispiele, das empfehle ich einfach mal durchzulesen, sehr, sehr witzig. Und ja, ich war beeindruckt von den Ergebnissen. So, was meint ihr dazu? Ja, also ist das. Ich das sieht schon auf jeden Fall nicht schlecht, so mit der die Geschichte, die da weitergeführt wurde und vor allen Dingen, dass das offensichtlich erkannt hat, dass es da eine neue Sache gegen die da gefunden wurde und das vorher noch nie irgendwo anders aufgetaucht war. Das fand ich wirklich beeindruckend, dass das dann nochmal klargestellt wurde, auch in dem Text von der Maschine. Mich erinnert das Ganze irgendwie so ein bisschen an die Geschichte mit den Affen und den Schreibmaschinen. Und wenn man die lang genug tippen lässt und so. Also was mir dazu einfällt ist, die Journalisten müssen noch viel schneller lernen, wie man programmiert. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt ein Nonsens, aber es gibt noch ein paar andere Beispiele, 10 Beispiele oder sowas haben die gemacht. Und wie gesagt, alle sind witzig, alle sind lesenswert, aber das würde jetzt wirklich zu weit führen. Aber bei manchen Sachen, da denkt man so, ja, okay. Wenn ich das nicht wüsste, ja, würde ich denken, hat auf jeden Fall jemand geschrieben, weil es halt, aber man muss dazu auch sagen, es gibt ja einen gewissen Schreibstil, wie Artikel aufgebaut sind, die Satzlänge und so weiter und so fort, das kommt einem dann bekannt vor und das wird ja nur nachgeahmt. Und das ist aber interessant, sehr, sehr interessant. Der journalistische Durchschnittsstil oder so, muss es ja dann sein. Also das, was du da gerade da präsentiert hattest, ne, das ist eigentlich einfach nur ein Unterbereich in der Computerlinguistik, dieses Fach, was ich rein zufällig auch studiere. So. Ja. Und ich habe dieses Semester einfach nur kurz, um da so einen anderen Bereich zu erwähnen, ne, habe ich ein Softwareprojekt mit einer Gruppe von Leuten machen müssen und wir sind eigentlich auch fast fertig damit. Das Ziel ist, Textzusammenfassungen zu generieren. Das heißt, du gibst dem Computer einen Text und er geht da durch, analysiert die Sätze, ja, und zieht dann so die 3, 4 relevantesten, wichtigsten Sätze aus dem Text raus. Das zum Beispiel so ein System zu bauen, wie man das macht, das ist auch möglich. Es kommt aber nicht so schön bei rum wie das jetzt gerade. Also, wenn es so schön aussieht und Sinn macht, das ist schick, aber keine Ahnung, was man damit weitermacht. Ja, hey, du könntest diese Maschine mit dem Framing-Handbuch programmieren, mit den Beispielen da draus, das kann direkt rausgefiltert werden als Bullshit. Oh. You're welcome. Oh. Ja, geil. Ich bin noch einfach genug dafür. Ja. Ich bin sicher, dass irgendwelche Professoren bei mir an der Uni da echt dafür wären, sowas zu machen, weil, keine Ahnung, Wissenschaft und so kennt ja keine Grenzen und so, ist ja scheißegal. Ach, egal. Jusos ja, Pankow wollen, ne, harte Enteignung. Warum wollen die Jusos Enteignung? Ja, also es geht um einen Volksentscheid, der gemacht werden soll und da geht es ganz konkret um eine Gesellschaft, Ach, der Name ist mir jetzt entfallen. Aber es geht im Endeffekt darum, das ist schon angebahnt. Die Linkspartei und die Grünen sind schon dafür. Die SPD ist auch größtenteils dafür. Und es geht darum, dass halt ein Sonderfonds gegründet werden soll mit 20% Kapital und 80% Kredit. Und dann sollen diese Wohnungen gekauft werden von dem Immobilieneigentümer, der mehr als 3000 Wohneinheiten in Berlin besitzt. Ist der Name jetzt entfallen. Und das ist der Plan. Dafür soll es einen Volksentscheid geben. Aber das geht den Jusos noch nicht weit genug. Ja, das ist der größte politische Jugendverband in Berlin. Ich weiß nicht, ob er der größte in Deutschland ist, aber in Berlin auf jeden Fall. Und die haben gesagt, nee, jeder, der mehr als 20 Wohnungen besitzt, muss enteignet werden. Und wofür brauchen wir denn so einen Fonds? Ja. Ich kann nur voraussagen, dass das zur Wohnungsarmut führen wird, wenn man das so umsetzt. Meinst du? Ja. Also das, worüber jetzt entschieden wird, das ist nicht so ein Wahnsinn wie das. Es ist auch nicht gut, ja, sage ich jetzt mal. Könnte die Dinge anders lösen. Und Berlin hat ja ein Problem, aber das Problem ist nicht das Problem. Das Problem sind halt die ganzen ausländischen Investoren, die halt ihr Geld dadurch waschen, dass sie hier Immobilien kaufen. Sagen wir doch mal, was Sache ist. Das ist doch wirklich der Punkt. Ja, das ist das Problem, was Berlin hat und nicht irgendwie sowas. Aber ist ja offensichtlich, dass dagegen nicht vorgegangen wird. Ne? In meinen Augen wird es nur zu mehr Wohnungsnot führen. Also der Vorschlag und das, was wir machen wollen, beides wird den freien Markt kaputt machen und dann hat man am Ende weniger Wohnungen. Also naja, wobei man beim Wohnungsmarkt in Berlin nicht von freiem Markt oder sowas sprechen kann, finde ich. Also gerade was Grundbesitz angeht, da ist bei mir der alte Linke doch durchaus noch wach. Und wenn ich teilweise sehe, wie damit spekuliert wird, wie das als Ferienwohnung vermietet wird, wie das, wie halt gerafft wird. Ich sehe es ja an den ehemaligen Sozialwohnungen, die an solche Heuschrecken verkauft worden sind. Ich sehe ja, wie die Leute da darben in den Läden und wie da der Renovierungsstau und ähnliches ist. Und die Mieten steigen und steigen und steigen und steigen und steigen. Jetzt haben sie beschlossen, dass die Leute mindestens 830 Euro kriegen sollen, wenn sie in Rente gehen, laut SPD. Da frage ich mich halt, ich bin in 20 Jahren so weit. Wer von euch glaubt, dass ich für 830 Euro in 20 Jahren eine Wohnung kriege? Zumal, wenn wir eine weitere Einwanderung von 260.000 Menschen im Jahr prognostizieren. Ist da ein freier Markt wirklich noch sinnvoll und gegeben? Ja, also der Punkt ist der, dass der freie Markt ja auch nicht so existiert. Ja, es gibt ja, also das ist eine Debatte, die führt zu weit. Ich will mich da auch nicht auf der einen oder anderen Seite positionieren, weil das Thema ist einfach wirklich komplex. Alles, was du sagst, stimmt ja schon, aber es gibt halt auch noch weitere Probleme. Ja, und ich sag nur, ich erinnere mich gerade an den nie stattgefundenen Paradise Papers Stream, weil da geht es halt auch im Endeffekt darum. Bei den Paradise Papers, da ging es teilweise halt auch darum, wie ausländische Investoren halt zur Steuervermeidung und zu anderen Zwecken halt in Deutschland und auch in explizit in Berlin investieren. Und das gehört halt auch mit dazu, weil das zwei Folgen hat. Und zwar, es treibt die Preise extrem in die Höhe. Das steigert die Nachfrage nach Luxusimmobilien. Das heißt, der Markt, der sich halt nach der Nachfrage orientiert, der sieht, aha, ja, dann baue ich die natürlich, wenn die mir abgekauft werden. Ja, und die billigen kann ich nicht bauen, weil ich muss überall Dämmung machen und alle Vorschriften und da kriege ich den Quadratmeterpreis einfach nicht hin. So, das sind die Probleme, die da sind. Ja, ich meine, und viele, viele, viele andere. Und die Heuschrecken auch, natürlich. Ja, aber was soll man machen? Die Enteignung ist nicht die Lösung, hallo? Nee, das habe ich aber auch nicht gemeint. Sozialer Wohnungsbau, warum nicht? Wir müssen irgendeine Möglichkeit finden, diese Probleme zu lösen, bevor sie so akut sind, dass alte Leute lieber, ich denke da immer an hier Soylent Green, wo der alte Mann dann zum Sterben in dieses Kino geht und noch einmal einen Film mit Pferden sieht und eine Wiese und schöne Musik hört, bevor er einschläft. Da habe ich halt auch keinen Bock drauf, für alte Leute. gerade mit diesem alte weiße Männerscheißdreck, da musst du dich dann noch, während du in deine Papptonne kriechst, in der du schlafen willst, musst du dich dann von den Luisas in 20 Jahren noch anscheißen lassen, dass du als weißer Mann den Planeten zugrunde gerichtet hast, oder was? Es gibt Überlegungen, die können einen zur Befürwortung von Pflegerobotern oder so bringen, ne? Nee, ich habe es heute erst zu einem Kumpel gesagt, der im Krankenhaus liegt. Ich glaube, in dem Moment, wo mir jemand sagt, Herr Rübsam, Sie können hier nicht mehr alleine und so, dann tschüss, dann sehe ich schon irgendwie, wie ich hier wegkomme. Also ich glaube, ich habe jetzt bei einem Freund gesehen, der liegt im Krankenhaus seit fast 3 Monaten. Und das ist so ein Elend, dazu zu gucken, wie du versorgt in Anführungszeichen wirst. Ja. Der hat am Tag irgendwie 4 Dosen Antibiotika zu bekommen. Und mal kommen die 2 Stunden früher, mal kommen sie 4 Stunden später, mal kommen sie gar nicht, so ungefähr. Wir haben uns entschlossen, sie heute mal und so. Ich möchte nicht in diesem Leben in die Geschichte reinkommen, dass ich gepflegt werden muss, ganz ehrlich nicht. Mhm. Dann lieber Notausgang. Ja, es ist alles nicht wunderbar, aber ich meine, man kann ja die Hoffnung haben, dass sich in 20 Jahren auch noch was in die richtige Richtung verändert. Vielleicht passiert das ja auch nur per Zufall, obwohl es keiner wirklich wollte, zumindest von den Politikern. Vielleicht passiert es ja einfach. Lass mal nicht die Hoffnung ausgeben. 20 Jahren kann viel passieren. Oder die revolutionäre Speerspitze des Affentums, die ins Herz von Deutschland stößt und eine Utopie richtet. Most French want Yellow Jackets movement to stop, und dann liege ich ein bisschen weiter unten. While a majority of French, 58%, still supports or sympathize with the movement. Und ich mir dann denke, toll, es läuft. Aber scheinbar meinten die 64%, dass die Proteste nicht mehr das reflektieren, was die Bewegung am Anfang als Ziele hatte. Ja, ich, Frankreich, keine Ahnung, Mann, ich bin jetzt, was weiß ich, Alter, macht doch, was ihr wollt, mir ist das egal. Wenn die ganzen Proteste irgendwann zu Ende sind und die ganze Innenstadt kaputtgeschlagen ist, dann können die ja ihre digitale Stadt neu aufbauen. Haben sie ja jetzt schon gesagt, dass sie die Kameras nicht wieder aufstellen werden, sondern direkt durch neue Systeme ersetzen werden und so. Auch eine interessante Sache. Korrelation, ne? Interessante Korrelation. Wollten die denn was ganz Bestimmtes? Ich hätte das so als allgemeinen Systemprotest verstanden, Erich, da. Die Gelbwesten? Ja, gegen Macron. Gegen was das mittlerweile ist. Da sind ja Leute verletzt worden, noch und nöcher von den Demonstranten und auch auf Polizeiseite. Also, ja, es ist jetzt einfach ein Protest. So als Systemprotest. Die hatten auch einen Haufen Forderungen, aber das springt den Rahmen, auf die im Detail jetzt einzugehen. Aber die hatten schon einige, zum Beispiel, das weiß ich, gegen Kinderarmut und Macron und die Ölsteuer oder Benzinsteuer, was war es? Ja, das war so ein Ding, ja. Genau. Ja. Hier der Sven Giegold schreibt, das ist ein Bruch des Europarechts. Deutschland und Frankreich haben ein geheimes Abkommen für Waffenexporte geschlossen. Wir brauchen transparente, gesamteuropäische, menschenrechtskonforme Regeln, keine Geheimverträge. Da dachte ich mir, ach, Sven Giegold, irgendwie, also jetzt hier geheime Abkommen und so, also wurde darüber berichtet? Und wenn ja, dann ist das ja genauso wie mit dem Migrationspakt. Dann ist es ja hier gezielte Falschmeldungen, die sie in die Welt setzen, als jemand, der in der Politik ist, wo ich mir dann denke, gibt es da nicht empfindliche Strafen darauf, weil das ist ja eine reine, böse, pure Form des Populismus ist. Also, weil irgendwer wird ja schon darüber Bericht erstattet haben, zwar auf Seite 294 von irgendeinem Blog, den kaum jemand liest und nur die Policy-Wungs reingucken, aber geheimes Abkommen schreiben, das ist ja bereits verschwörerisch. Das ist also hier, der ist ein Populist. Da habt ihr es. Also ich bin nicht wirklich überrascht, weil irgendwie war das doch klar, dass in der Folge jetzt mit dem Aachener Vertrag, der ja auch schon in seinen Grundzügen ein bisschen kritisierbar ist, wenn man halt von Europa spricht, ja, wenn zwei sagen, ja, Europa ist schön gut, aber erstmal wir. Oder zumindest, also so sagen sie es ja nicht, aber so liest sich es halt. Dann überrascht mich das leider nicht. Fragt man sich eher, warum noch geheim machen. Aber gut. Germany number foreign born prison inmates at record high. Man hat verschiedene Lokalitäten innerhalb Deutschlands, in denen die Menschen in den Gefängnissen einen Mimimi haben. Sie sind Mitbürger mit Migrationshintergrund und Deutsch wird nicht mehr so häufig gesprochen in den Gefängnissen und man musste auch einen Haufen Imame entlassen, die irgendwie direkt von der Türkei finanziert wurden, die in den Gefängnissen Religion verbreitet haben, und ich finde, das sind interessante Nachrichten. Und natürlich, wie immer, Gatestone hat ein bisschen an, ist halt Gatestone, keine Ahnung. Jemand, der bei uns regelmäßig zuhört, weiß, dass das eher ein bisschen konservativer ist. Aber ja, da habt ihr es. Ja, Neocon-Bias auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, ja, also. Ja, aber hier pro Krieg und so und bla. Und, aber, ne? Ja, aber denken du, muss man halt. Du musst selber denken. Du kannst nicht einfach nur sagen, ja, aber Frieden ist toll und ja nie die Pro-Kriegsseite angehört zu haben. Es tut mir leid. Du musst die Seite genauso kennen wie die eigene. Und zwar bei allen dem. Wenn du das nicht machst, dann kannst du nie richtig deine Politik pushen. Also, oder dich überhaupt richtig informiert sein. Du musst einfach beide Seiten kennen. Und das ist anstrengend und nervig und man hat eh immer irgendwas, was man viel lieber hätte, also von dem man hätte, dass es gerne wahr ist, aber es ist halt selten so, dass die Argumente so fallen, dass es mit dem Gefühl oder mit der Intention von dir übereinstimmt. Und deswegen viele verschiedene Quellen lesen und versuchen, wie eine Fliege viele verschiedene Linsen auf die Welt zu haben. Dann haben wir auch immer Quellen aus allen möglichen Richtungen. Wie zum Beispiel Reuters. Pence chastises EU, rejects Merkel's call to work with Russia. Pence meinte, dass man in Venezuela den Maduro aberkennen sollte und dass man nicht unbedingt mit Putin zusammenarbeiten sollte, speziell auch mit der Nord Stream Pipeline. Und Merkel meint, dass wir Diplomatie brauchen. Und diese News hier, die ist relativ wichtig, einfach weil sie wichtig ist. Lest euch bitte durch und denkt drüber nach. Ich fand diese News sehr wichtig. Was hat der Elektronenmann denn? Ich meine, geht es. Ich verstehe wirklich diese ganze Diskussion nicht mehr über die Nord Stream 2 Pipeline. Ich verstehe es wirklich nicht mehr. Das hat sich jetzt so oft um 180 Grad gedreht, ich weiß gar nicht, was jetzt. Was gibt es da nicht zu verstehen? Die neue Idee von Amerika ist, wir sollen deren Fracking-Gas kaufen. Dafür ja, will die Bitte? Ja, natürlich. Das ist mir von Anfang an klar gewesen. Fracking-Gas, Liquefied. Ja, aber ja, deswegen ist ja bauen wir haben ja alles gekriegt, was wir wollten. Deswegen bauen wir jetzt hier steuerfinanziert Terminals. Und ja, alle rotieren, und der Altmaier hat uns auch schon gesagt, dass wir das machen müssen. Warum? Ist uns nicht ganz klar, weil es wird teurer werden, es ist insgesamt dreckiger, viel dreckiger. Nur um geopolitisch jemandem einen Gefallen zu tun. Weil im Arsch der Amerikaner ist es eben wärmer. Ja, ich meine, das sind einfach die Fakten, aber das ist ja auch der Punkt. Das ist, dass der Drops ist eigentlich gelutscht. Deswegen weiß ich gar nicht, was das jetzt alles noch soll. Meine Güte. Der Pence mit seinem alten Elektroschocker. Das Ding ist oftmals, das ist halt in der Geopolitik so jemand, der sagt, ich verstehe die Situation, hat wirklich nichts verstanden. Weil, die News ist auf jeden Fall wichtig, lest sie euch durch. Darauf wird die Weltpolitik später noch zurückkommen. Türkei, neue Fragen zum Ablauf des Putschversuches. Der ist nicht von mir, aber ich habe den zufälligerweise auch gelesen und ich fand den Artikel ein bisschen mau, das ist, wirkt so irgendwie im Nachhinein hinterher recherchieren und man weiß eigentlich, was ist, und das Smoking Gun wurde jetzt nicht gefunden in meinen Augen und ich, was weiß ich. Also ich fand die News schwach. Also ich, keine Ahnung. Da war ich ein bisschen enttäuscht von Telepolis. Ja, also einerseits hat ein Zuschauer das eingereicht und ich fand das Thema doch interessant. Einfach mal, um zu gucken, wie ist denn jetzt überhaupt der offizielle oder allgemeine Stand der Abarbeitung dieser Sache. Ja, und der Stand ist nothing to see here. Bitte weitergehen. Wunderbar. Also ich kann verstehen, dass du davon enttäuscht bist, aber ich meine, das ist ja eine enttäuschende Situation, ne? Ja, Nigeria in battle against fake news ahead of elections. Ja, also Fake News in Nigeria, die sind... Fake News in Nigeria sind... Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, ich höre es gut. Okay, gut. Aber der Ebel, ja, okay. Ja, Fake News in Nigeria sind echte Fake News. Also da... die Situation in Nigeria ist halt so... Da ist niemand vertrauenswürdig, auch die normalen Nachrichten nicht. So, das muss man erstmal dazu sagen. Das heißt, wenn da die normalen Nachrichten sind schon nicht vertrauenswürdig und dann wenn halt irgendjemand so eine Fake News Seite macht oder sowas, dann sind die genauso glaubwürdig wie die normalen Nachrichten für die Bevölkerung. Das ist der Unterschied zu hier. Wenn hier was bei Tagesschau.de kommt, dann ist es schon was anderes, wie wenn das bei Epoch Times kommt, sage ich jetzt mal. Ne? Obwohl, ich will Epoch Times nicht schlecht machen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Oder so. Ja, und es gibt halt wirklich krasse Fake News Fälle, wo halt die Hälfte der Bevölkerung dachte, der Präsident ist gestorben. Mit den dazugehörigen Folgen, hier Plünderung, bla und sonst irgendwas. Und der Präsident musste halt vor die Leute treten und sagen, nee, ich bin hier. Dann gab es die Nachricht, nee, der ist gestorben und der wurde durch ein Body Double ersetzt. So, also, und dann haben die Leute das wieder geglaubt. Und auf so einem Niveau sind die Fake News in Nigeria unterwegs. So, ja, also wirklich, der Name Fake News ist da absolut treffend. Ja, teilweise natürlich auch gesteuert, teilweise von Unternehmen wird das gesteuert, ja, weil die Werbesachen machen oder so. Aber allgemein ist es einfach, ja, schlimme Situation. Kann sich den Artikel nochmal durchlesen und noch ein paar Beispiele sich anzugucken. Ich habe es jetzt nicht mehr alle so im Hinterkopf. Aber auf jeden Fall eine ganz andere Situation als hier. Ja, also das mit dem Body Double. Ja, das war die meist zitierte Nachrichtenartikel in dem Monat anscheinend. Ja, und es geht halt auch so um Sachen wie, ja, hier dieses Medikament. Die Gesundheitsbehörde warnt davor, dass dieses Medikament Nebenwirkungen hat. Oder ja, hier, diese Lieferung der Dosen von der Marke so und so, da sind Metallteile, bitte zurückgeben. Und solche Sachen auch. Alles. Ja. Ja. Kinder unter Waffen. Schätzungen zu lauten, gibt es 250.000 Kindersoldaten, allerdings sind die Schätzungen mit Vorsicht zu genießen. Also ist halt auch eine NGO, Terres de Hermes, da kann man jetzt von halten, was man möchte. Ja, 1/4 Million. Ist nicht so gut, sage ich jetzt zum Beispiel. Ich habe da auch so einiges zugehört letzte Woche. Zu dem Kram der Kindersoldaten, was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, ist, dass sie das Geschlecht rauslassen in der Berichterstattung. Da kann man sich ja dann auch denken, welches Geschlecht davon am meisten betroffen ist. Die Frauen, weil ihre Söhne nicht mehr da sind? Wahrscheinlich, im übertragenen Sinne. Länder Afrikas, Asien und Lateinamerikas. Sind Kontinente, in denen der Liberalismus nicht so Einfluss hat. Ja, aber ich verstehe das nicht ganz. Mir wurde hier doch gesagt, Nein heißt Nein. Warum können die Kinder nicht einfach Nein sagen? Und die Kriegstreiber, die verstehen das einfach. So, Nein heißt Nein. Ja, in Sierra Leone wird das als Mittel im Krieg offensichtlich auch benutzt, also Vergewaltigung. Und die sind im letzten Jahr um 100% gestiegen etwa, von 4,5 auf 9.000. Und das ist natürlich eine Zahl, ja, die, also kann ich schon verstehen, dass man da, wenn das in einem Jahr passiert, dass man da irgendwie mal hinguckt sozusagen. Aber das scheint dann sozusagen ein Rückkehr des Bürgerkriegs zu sein eventuell. Wir hatten schon in Bürgerkriegsverhältnissen diese Probleme. Und da ist dann eben zu befürchten, dass das jetzt wieder losgeht mit dem Bürgerkrieg da in Sierra Leone. Also als Hinweis möglicherweise. Und deswegen ist auch dann verständlich möglicherweise, dass er einen nationalen Notstand da ausgerufen hat, der Chef. Auch wenn man erst denkt, wegen sowas jetzt, wieso, ne? Aber angesichts der Zahl Ja, wird dann angebracht. Ne? Also, Sierra Leone wieder auf dem Absteiger in Asien. Kämpfen sich gegenseitig die Leute. Ist auch in Afrika, ne? Na, wer weiß es? Ja, das ist auch in Afrika. Kennt man doch aus dem Lied. Sierra Leone. Ja, keine guten Nachrichten. Also in dem Fall leider auch. Nee. Nun? Ja, nix. Mir fällt mir da nichts so ein. Also, und was hat das mit Donald Trump zu tun? Oder steht das nur da links oben im Bild? Donald Trump? Donald Trump, Europäische Union, Flüchtlinge? Das hat damit eigentlich nichts zu tun mit Trump. Dann steht ja, das nichts. Einfach nur da. Ja, ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, das sind die Tage, die Themen des Tages oder sowas gewesen. Ach so. Das gehört natürlich hin. Reden wir kurz über Amazon. Und reden wir über Jeff Bezos. Und reden wir über das amerikanische Verteidigungsministerium. Die haben ein Programm auf den Weg gebracht mit dem netten Akronym JEDI. Das ist im Endeffekt ein, ja, es geht um riesige Kontrakte für ja, Datenverarbeitung, Speicherung und alles Mögliche, was damit zusammenhängt. Und Amazon wird wahrscheinlich den Auftrag bekommen, weil es ein riesiger Auftrag ist. Da gibt es nicht so viele, die dieses überhaupt machen können. Amazon, Jeff Bezos, hat ja auch schon sehr viele... Amazon ist ja heute schon der größte Defense Contractor in Amerika. Das wissen viele Leute nicht. So, also vom Umsatz her der größte Defense Contractor, was unglaublich ist. Es gibt ja auch Rüstungskonzerne, aber ne, vom Umsatz her ist das wohl so. Vielleicht hat sich es wieder ein bisschen geändert, vielleicht sind sie nicht mehr auf dem ersten Platz, okay. Aber vom Umsatz mit Rüstung oder vom Umsatz insgesamt? Nee, vom Umsatz, den sie mit Rüstungsgeschäft machen. Okay. Für als Defense Contractor für Amerika. Die ganzen Datenbanken und so machen ja jetzt schon, eigentlich. Und es gibt halt dieses neue Riesen-Jedi-Programm, was alles nochmal vergrößern soll. Und da gibt es andere Bieter und es gibt halt jetzt sehr viele verschiedene Kampagnen, die gegen Amazon gefahren werden. Eine dieser Kampagnen ist ja die Sache mit, die wollen mich erpressen mit den Bildern und so. Das spielt alles damit rein, weil im Endeffekt, ja, es sind halt verschiedene, das ist einfach ein Wirtschaftskrieg. Ja, die anderen Bieter, die wollen halt Amazon so ein bisschen schlecht dastehen lassen. So nach dem Motto, der soll auf eure Daten aufpassen. Kann ja nicht mal auf seine eigenen Bilder aufpassen, so nach dem Motto. Oder, ja, da gibt es halt noch andere Sachen. Ein interessanter Artikel, kann man sich mal durchlesen dazu. Und, dass man es auch mal erwähnt hat mit Jeff Bezos. Ne? Reden ja viele Leute drüber. Ach ja, Artificial Intelligence Strategy. Department of Defense. Da spielt das Projekt JEDI auch eine Rolle mit. Die brauchen ja auch Server und sonstige Sachen dafür. Ja, im Endeffekt ist es die neue AI-Strategie und es soll in alle technologischen Prozesse soll AI irgendwie implementiert werden. Gut, das ist natürlich Blödsinn, aber das ist die Strategie und es soll halt alles erforscht werden. Da wurde jetzt ein riesiges Budget zur Verfügung gestellt. Es wurde auch eine Executive Order noch dazu gemacht von Donald Trump, dass halt bestimmte Sachen ja genutzt werden können. Militärisch, ja. Und oh Mann, ey. Ich krieg davon echt Flashbacks, Alter. Uff. In der Geschichte der Computerlinguistik, das hat ja Ursprünge im Zweiten Weltkrieg, weißt du, so, um zu lesen, was so die Nazis da rumgeschrieben haben. Danach wurde Computerlinguistik vom Militär subventioniert, wenn es um militärisch wertvolle Projekte ging. Danach, als man gemerkt hat, okay, da ist jetzt irgendwie nur Spracherkennung drin, was soll ich da militärisch mitmachen, so hat der Staat das Militärgeld dann entzogen aus dem Bereich für die Forschung halt, ne? Und jetzt langsam taut das Zeug wieder auf, ja, weil großer Durchbruch, künstliche Intelligenz, Maschinen können lernen, Und tada. Deswegen ist das schon echt lustig, wie schnell das Militär sofort zur Stelle ist. Und Ja, und wenn man sich einfach mal, nehmen wir mal ein paar Beispiele. Es ist jetzt schon so, dass sehr viele Truppen in Amerika, die haben ja so Personal Devices. Ja, das ist wie eine Minimap in einem Computerspiel. Ja. Die benutzen teilweise ja sogar Xbox 360-Controller in den Panzern, um die Geschütze zu bedienen damit. Einfach weil, einfach weil. Ja. Und das wird jetzt alles nochmal mit AI zusätzlich implementiert. Ja, die Sachen, die jetzt per Hand gesteuert werden, Drohnen und so weiter, das wird halt alles Stück für Stück mit AI oder mit Maschinenalgorithmen halt ersetzt. Artificial Intelligence ist ja da immer nur das Buzzword, sag ich mal. Ja, ja. Und, ja. Das ist echt interessant, weil die Frage nach der Moralität des Ganzen, nach der Ethik, ist eine, die erstmal beantwortet werden sollte, bevor man das implementiert. Aber nö, mach zuerst, denk später nach. Uff. Aber hier, wo ich mir das ein bisschen angeguckt habe, habe ich mir angeguckt, was haben die denn jetzt schon, was benutzen die jetzt schon, was die halt alles mit AI verbessern wollen. Es ist schon ziemlich krass. Ja, es ist schon nicht so, wie man es in den Filmen sieht. Das ist schon ein bisschen krasser doch, tatsächlich anscheinend. Mhm. Ja, also. Ja. Von der Technik her halt. Ja. Even though illiberal countries can participate productively in many aspects of the world order, they can never be true insiders. Professor Lind and William C. Woolforth write that liberal states should stop trying to expand the order and focus on protecting it von foreign affairs. Aha. Hm. Was wollen wir jetzt damit sagen? Da gibt es das ein oder andere interessante Zitat aus dem Artikel. Ich hoffe, dass wir uns damit jetzt kein Copyright-Gulag holen, weil der Artikel ist hinter einer Paywall. Aber Democracy Promotion assumed a newly prominent role in US grand strategy, with President Bill Clinton speaking of democratic enlargement and President George W. Bush championing his freedom agenda. As Alan Weinstein, the co-founder of the National Endowment for Democracy, admitted in a 1991 interview, a lot of what we do today was done covertly 25 years ago by the CIA. Und an sich geht der Artikel darauf ein, dass sozusagen ja die Grand Strategy der USA jetzt mal eher einen konservativen Ton einschalten sollte, dass man versucht hat, das auf der Welt zu verbreiten, dass das zum Teil gar nicht so gut geklappt hat, und man hat auch interessante wissenschaftliche Arbeiten in dem Artikel dazu verlinkt, warum es nicht so gut geklappt hat. Und in dem Artikel wird dafür plädiert, dass man sich doch jetzt konservativ betätigen soll und dass sozusagen das, was der liberalen Weltordnung den Rücken brechen wird, eine unbegrenzte Ausdehnung ist, die man einstellen sollte. Also das Ding ist ja natürlich, dass ja Foreign Affairs, die haben ja auch alle ihre Bubble, ihren Bias. Das Ding ist nur, dass so eine Zeitung halt von nicht unbedingt den einflussreichsten Leuten gelesen wird, aber halt doch von Menschen innerhalb vom Staat und in weiter höheren Positionen. Und ich fand sozusagen der Ton, der in dem Artikel angeschlagen wird, ich fand das eine sehr interessante und gute Entwicklung. Und ich hoffe, dass diese Art zu denken vielleicht ein bisschen weiter um sich greifen wird. Weil so ja, Kontinuität zwischen Trump und Obama in der Außenpolitik ist halt so, weiß ich jetzt nicht, ob das so klug ist, und deswegen habe ich das auf jeden Fall gefeiert, den Artikel zu lesen. Also auch in der Hoffnung, dass die Art zu denken sich vielleicht ein bisschen weiter verbreiten wird. Also, ja. Das war es dann auch schon. Tja, dann hoffen wir doch auf den Waldfrieden. Hä? Ja. Wir sind ihr sind wir. Waldfrieden oder Friedwald, das kommt immer ganz drauf an. Aber Hauptsache hier ist Quellwasser. Mhm. fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Kulturmarxismus. Und lest Gramsci. Lasst euch nicht gendern. Geht in den und Wald. Und kauft Blank Slate. Blank Slate. Kauft Blank Slate. Lasst euch nicht schämen. Unterstützt eure lokale Feministin, damit sie nicht auf noch dümmere Ideen kommt. Und bitte achtet darauf, dass ihr keine Haltungsschäden bekommt, wenn ihr zu viel Medien konsumiert. Weil das kann aufdrehen. Habt ihr das Ding von Sibyl Schick gesehen? Irgendwie, dass weiße Dudes eigentlich irgendwie nur zum Erben gut sind? Das ist mir gerade noch eingefallen. Ach ja, also, dass die Dame noch einfach so ungeschoren über Allmanns rumtwittert, das ist einfach nur ekelhaft. Ja, das ist ein Witz in der Politik. Ja, weil das Erbrecht gibt es ja auch nur in Deutschland. Ne? Ist ja nirgendwo anders auf der Welt so, dass Leute was erben. Oh Gott. Ja, zählt euer Mehl, ja. Also, alle Mann ab in den Wald. Ne? Ja. Und wir sehen uns nächste Woche. Wir sind gut an dabei. Ja, ja. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Ja, schaut noch unseren Sonderstream, falls ihr nicht schon geguckt habt. Vom Mittwoch. Ach ja, unser toller Sonderstream. Der ist sehr ruhig. Gott, jetzt hast du mich an den König der Löwen erinnert. Wir haben fast 2 Stunden über König der Löwen geredet. Der Zirkel des Lebens. Also fördert, was die Freiheit zerstört. Zerstört, was ihr... Was nein, die Freiheit Obix, nein. Ach Mist, zum Schluss wollte ich doch noch so eine bolschewistische Parole reinrufen. Mann, jüdische Trickserei fehlgeschlagen. Uff, ja, gute Nacht. Ich wollte noch zu Protokoll geben, dass die Lehren des Gunnar Kaisers unantastbar sind. Nicht zu Protokoll genommen, Abel. Bitte versuchen Sie es nächsten Sonntag nochmal. Asa, Kulturmarxismus. Schluss jetzt! Protokoll geschlossen. Kulturmarxismus. Schau raus da. Kulturmarxismus.